Fließend Wasser in einem sinkenden Boot. Untergehen. Aber sie haben deine Ziege. Sonntagabend. 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Oh, hallo. Damit. Jemand hat meine Ziege? Tja. Das ist ja enorm. Songlyrics müssen nicht immer Sinn ergeben. Das stimmt. Künstlerische Freiheit. Reimt sich. Im Englischen reimt sich das sogar. Boat of Goat. In der Tat. Ja. Ja, was heute für ein Rätsel. Tag? Tag der guten Reime. Nee. Ja, heute ist Tag der Abwesenheit dessen, deren, der immer den Tag weiß. Genau. Nee, der Preis ist heute mal, hat wohlverdient einen Tag freigenommen. Heute ein preisloser Stream quasi. Aber preiswürdig ist er auf jeden Fall. Aber preislos ist nicht das, das wäre auch Englisch für unbezahlbar, ja, wie man auf Deutsch sagt. Nee, genau. Aber nicht ganz dasselbe. Unbezahlbar wie ein Amt als Ministerialreferent. Wir hören eure Woche so. Oder was Schlimmes. Mitgliedschaft bei den Grünen, oder wie? Oh ja, sehen unsere Zuschauer das schon? Habe ich jetzt gerade eingeblendet, ja. Oh mein Gott, ja. Kennt ihr Parteihopping? Also das ist wie in Griechenland, wenn man Island-Hopping macht, von Lesbos nach Mykonos, nach Paros. Ja, aber es ist ihre zweite. Also ganz so schlimm ist es ja noch nicht. Ich kenne das aber auch von anderen Leuten. Ich glaube auch, dass sie da alt wird, weil das habe ich bei so vielen Piraten erlebt damals, die sich so schwer getan haben und dann sind sie bis heute Marina Weißbanden sie rum in der Grünen Partei und haben keine Probleme mehr. Von daher. Naja, komm, die Weißband hat chronische Erschöpfung und sie wird jeden Tag Partei. Von der Pyramide bedroht. Ja, aber doch nicht in der Partei. In der Partei ist die Pyramide in der Partei, da sind ja auch weiße Leute. Ist die Pyramide in der Partei? Gibt es auch eine Pyramide? Da gibt es doch keine. Da gibt es zwei Pyramiden. Mit so einem eine für Auge Männer drauf. Und eine für Frauen. Ja, genau, mit Auge drauf. Ja, die sind jetzt bei den Grünen angetreten, oder was hier? Ja, genau, ja? Die Mareile, bekannt aus Ich heule auf dem Klo, weil mich keiner mag und ach so. Ich bin jetzt bei der FDP. Ja. Und vergiss nicht ihre größten Hits wie Ich gebe meinem Hund Eierlikör. Das war ja das, was ihr letztlich das Genick gebrochen hat. Oh ja, stimmt. Wow, Inspector Number 5. Sehr, sehr richtig geraten. Ich bin überrascht. Er hat mein Musikrätsel gelöst, Entschuldigung. Okay. Ja, Mareile ist jetzt bei den Grünen. Viel mehr sagt das nicht aus, aber mir ging es ähnlich wie dem Verfasser des Tweets, den wir hier sehen. Ich lachte laut, als ich das sah, weil das ist so eine typische Entwicklung halt. So. Das ist, ich muss an diesen Cartoon denken, wo der Lehrer das Wasser ausschüttet und sagt, das nimmt immer den Weg des wenigsten Widerstands. Und dann siehst du so einen Franzosen mit einer weißen Fahne, wo das Wasser hinfließt. Und so ein bisschen ist das bei den Damen ja auch, wenn sie irgendwo dann auf Probleme stoßen, dann wird halt die Partei gewechselt, weil die Partei ist ja schuld. Ja, es ist ja völlig unmöglich, dass diese perfekten jungen Frauen, im Kopf FDP, jungen sie hat Frauen. Ja, sie hat ja auch viel dafür getan, dass die FDP besser wird. Ne? Irgendwelche, wie ist diese App, die es kurz gab, Clubhouse-Hangouts gemacht, wie man mehr Frauen zur FDP stimmt, das ist bringen eigentlich kann. Aus Clubhouse geworden. Nix. Clubhouse ist geschlossen. Seitdem sie diese Funktion, ja, ich glaube schon, seitdem sie diese Funktion als, wie heißt es, Spaces bei Twitter integriert haben, ist Clubhouse, glaube ich, gestorben, oder? Ah, oh, okay. Haben die denen das wenigstens verkauft? Kein Plan. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich höre auf jeden Fall nie wieder was davon. Also es ist eigentlich tot, denke ich mal. Aber vielleicht wechseln sie da ja irgendwann mal hin, wenn Mastodon nicht mehr ist oder so. Mastodon bringt mich immer zum Lachen, wenn es erwähnt wird. Ich bin einfach gestrickt. Ja, die Mareile, nicht? Wir verfolgen ihren Weg so. Und wenn was Wichtiges passiert, wie heute, sagen wir euch Bescheid. Ich freue mich schon drauf, wenn ich meine Bekannten von den Grünen in Hannover mal wieder treffe. Und das Verrückte ist ja, als ich auf Twitter angefangen habe, hat diese Frau eigentlich vernünftige Takes von sich Absolut, gegeben. Ne? Also die war absolut. ja eigentlich sehr liberal, sehr kritisch gegenüber dem Woken und so, aber irgendwann war es dann halt, hat der Hund ihr einen Eierlikör zu viel eingeflößt. Ja, also ich weiß ja noch nicht so ganz, sie hat ja dann angefangen für die mittlerweile nicht mehr bestehende FDP-Landtagsfraktion zu arbeiten. Und da ist sie dann irgendwie komisch geworden. Aber frag mich nicht, ob sie davor komisch geworden ist oder danach. Das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass ich es danach halt gemerkt habe. Also ich weiß nicht, ob die sie da umgedreht haben oder ob sie schon, Tja, ob das manchmal quasi eine reicht's. Auswirkung war, dass sie da hingegangen ist, dass sie schon nicht mehr normal war, keine Ahnung. Aber weil sie hatte erst, als wir sie kennengelernt haben, da hatte sie noch einen Job beim Radio hier bei mir in Hannover. Aber als Freiberuflerin, und das ging dann irgendwie nicht mehr. Und dann ist sie irgendwie komisch geworden und hat dabei bei der Landtagsfraktion so Sharepics gebastelt, also ist wie ein Social Media Referent, wie es sich nennt, war sie da irgendwie. Aber ich weiß auch nicht genau, wie lange. Irgendwann war sie dann da irgendwie nicht mehr. Und jetzt arbeitet sie ja für irgendwie so ein, ich will nicht sagen Think Tank, aber irgend so ein Influence-NGO für Progressives allerlei. Oh Mann, so Jobs. Ja, der zweite Einreichung für heute ist auch nochmal Mareile. Die hat hier nämlich auch geschrieben, nach allem, was man von der CSU in den letzten Wochen an Schwachsinn und Rechtsoffenheit aufgetischt bekommen hat, muss man leider sagen, dass die Wahl in Bayern ein Idiotentest wird. Und mir schwant, dass die bayerische Bevölkerung ihn mehrheitlich nicht bestehen wird. Und dazu schreibt Katja Adler, das ist eine Bundestagsabgeordnete von der FDP, schreibt, freie Wahlen als Idiotentest zu bezeichnen und Wähler zu beschimpfen, lässt die geforderte Ausgestaltung von Demokratieförderung nochmal in einem anderen Licht erscheinen. Meint sie damit, dass Marei des NGO auch gesponsert wird? Das weiß ich gar nicht, ob sie das damit meint. Es wäre vielleicht ganz interessant, das mal Es, aber es ist herauszufinden. so, guck mal, die Frau war immerhin Bezirksrätin ehrenamtshalber oder so ein Scheiß für die FDP. Ja, auch da weiß ich gar nicht, was daraus geworden ist. Also ich habe jetzt bei Aber, Twitter auch gesagt, kann sie mal jemand fragen, der nicht geblockt ist, ob sie ihr Mandat noch hat, weil, also ich weiß nicht, ob sie sich dazu öffentlich geäußert hat, ob sie das jetzt zurückgegeben hat oder so. Aber ich würde mal eher vermuten, dass sie es wahrscheinlich geschmissen hat, weil sie eh keinen Bock darauf hatte. Weil ich meine, Bezirksrat, das war vielleicht von der Idee her ganz nett, aber da kriegst du irgendwie eine kleine Aufwandsentschädigung und die Arbeit, die das macht, ist schon relativ viel. Ist ja einmal pro Monat so eine Sitzung, aber die muss ja noch vorbereitet werden und alles Mögliche. Und wenn das in Ihrem Bezirksrat so läuft wie bei meinem Bezirksrat, dann tagen die auch immer bis kurz nach Mitternacht oder kurz davor oder so. Also, das ist schon ein bisschen nervig auf jeden Fall dafür, dass man. Also, ich schätze sie so ein, dass sie das nicht einfach nur macht aus purer Lust am Gestalten oder so. ja, ich wollte halt sagen, dass das anscheinend schon so ein kurzer Stint reicht, um eine gewisse Verachtung für den Souverän zu entwickeln. Ne? Also, Madame äußert sich ja hier eher wie eine Adlige als wie jemand, der mit Demokratie irgendwas im Hut hat. Mir schwant, dass die bayerische Bevölkerung ihn mehrheitlich nicht bestehen wird. Traurig wirklich, wie runtergekommen die Menschen inzwischen sind. Aber Ja, sie passt zu den Grünen. Sie kann jammern, sie kann genau. TikTok-Tanz. Kann sie Also, das? was soll das? Ich bin richtig Ja, froh, sie hat dass sie halt. los sind oder so. Sie kann Performance für TikTok, zum Beispiel die Geschichte da auf dem Klo oder so. Also, a match made in heaven. Ja, also die NGO heißt Polysphere. Ich gucke Boah. gerade noch, ob die irgendwie Boah. irgendein Icon auf ihrer Seite haben. Polysphere. Okay. Also es gibt auf jeden Fall Stellenausschreibungen von Agora Energiewende auf deren Webseite. Oh Mann. Na, die haben auch überall ihre Finger drin. Okay. Ja, ich sehe jetzt gerade keine Förderung bei denen irgendwie. Naja, wenn die mit der Agora zusammenhängen, läuft das viel Projekte immer. Antisemitismus im Ukraine-Krieg. Okay. Projekte Antisemitismus im Dark Social. Also Telegram Was sind das überall. denn für Projekte? Also ich meine, sollen die was ermitteln oder sollen die was bekämpfen oder sollen die was verhindern? Eieieiei. Moment. Lass mal reingucken. Hier steht nämlich Intersektionalität. Gibt es hier. Und Kulturmarxismus. Hinter dem Begriff Kulturmarxismus wird ein konspirativer Versuch verstanden, die amerikanische Kultur und Moral zu zerstören. Jüdische Philosophen der kritischen Theorie und so weiter und so fort. Ja, sorry, Leute. Das ist die linksextreme Leseart von Kulturmarxismus, die ihr euch hier zu eigen gemacht habt. Ja, repressive Toleranz, ne? Mal glaube ich das Wort. Alles führt zu allem hier. Anschlag in Hanau, Anschlag in Halle, Anschlag in woanders, Anschlag in El Paso. Oh, eine Timeline Es aufbereiten. ist, ja, es ist I alles lost my miteinander verbunden. Anschlag in El Segundo. Anschlag in Pittsburgh, Anschlag in Toronto, ja, alles miteinander zu tun hier. Guckt euch an, die. Alles ist mit allem verbunden, Chris. Und Utøya ist der Ausgangspunkt, okay. Wahrscheinlich. BitChute, Odyssey, Telegram. Was war das? Das Alpha-Männchen? Was war das? Feindselig gegen und mit ausgeprägtem Feindbild von vor allem LGBTQ-Gemeinschaften und Frauen. Geringer Mobilisierungsgrad. Zum Beispiel Unterstützung Feindbildprojektion. physischer Gewalt online. Wie ist Ja, das, wenn ich dem ich Täter glaube, irgendwie das haben wir Geld uns auch schon mal gebe? angeguckt, glaube ich. Das kommt mir so bekannt Echt? Der vor. Kopf, Ja. der Onkel, oh Der mein Gott. Onkel. Der Suchende der QAnon-Follower. Der Was wütende für üble weiße Kategorisierung, ey. Cis-Mann. Was für üble Kategorien, ehrlich. Bäh. Demografie, genderbasierte Werte und frequentierte digitale Milieus begünstigen gemeinschaftliche Menschenfeindlichkeit. Ausgeprägte Feindbilder dienen als Mittel der Selbstdarstellung, als Opfer, Fähigkeit zur Mobilisierung und Propagierung stark radikalisierter Botschaften. What? Und der Gamer, komm, zum Höhepunkt. Das Milieu begünstigt menschenfeindliche Exklusion bestimmter Menschen. Seid ihr noch ganz dicht? Der Gamer ist ja eine Frechheit, ne? Ich meine, klar, man konnte eine Was für lange ein Zeit keine Schwurbler. PlayStation 5 kaufen, aber das hat nicht von der Hautfarbe abgehangen. Ansonsten mehr brauchst du ja nicht. Kauf dir eine Switch. Installier Steam auf deinem Laptop. Ich meine, fuck. Oh. Ja, unverschämt, dass die Leute so in irgendwelche Schubladen zu packen. Auf jeden Fall. Oh. Das Letzte. Und sich dann über Schubladendenken beschweren, ne? Ja, genau, Das sind über die Ärmsten, nicht? Stereotypen. Das haben Irgendwie wir uns sowas. garantiert schon mal angeguckt. Das kommt mir so bekannt vor. Kommt Ich mir hab's nicht richtig bekannt mehr. Ich vor. hab's nicht mehr. Diese Zielscheibe Ist ist das auch auch nicht geil, mit so? dem roten Punkt in der Das Mitte ist und die roten Punkten. Ja, Intersektionalität genau. wahrscheinlich. Die Ach ja. Intersektionalität. Und Ja, da gehört sie hin, die Mareile. dann habe ich hier noch Lockdown Lessons. Das ist auch was von denen. Weil das war so gut mit dem Lockdown, ne? Da haben wir so viel gelernt. Persönliche Takeaways aus der Isolation, ja. Also ich hatte Pizza, Chinesisch und auch Burger. Das waren meine persönlichen Takeaways. Die alten Dinger, die weiß Bescheid. Oh, Neue hast du dich in Chancen, Deutschland to fünf go? Utopien, Public Space, Wissenschaftskommunikation, das Comeback der Fakten hatten wir da. Ne? Das hatten wir da Das auf jeden Fall. Comeback der Fakten und gleichzeitig was von Intersektionalität da stehen haben, ist unsagbar. Flattening, Global Warming. Okay. Menschsein im Anthropozän, kleiner geht's nicht. Oh, Eva Horn. Ach, nur so bekannte Gesichter überall. Ja, Kübra kommt gleich noch. Da ist Kübra. Nee. Dürfte sie auch ein Essay schreiben über ihre Erfahrungen im Lockdown Intersektionalität. oder was? Ja. Ja. Diverse Persönlichkeiten und Perspektiven in einer Person. Was? Persönlichkeiten in einer Person? Ja, klar, weil die schwarz, Frau, lesbisch und behindert sein können. Das meinen die damit. Die können nicht so richtig sprechen, Mann. Das sind die Lockdown-Lessons. Was da ganz unten drunter stand, Gesellschaft miteinander, trotz, in Klammern, noch geschlossener Grenzen. Ja, da arbeiten wir dran. Damit wir mehr Kübra wagen können. Perspektiven anderer sehen lernen, das sagt gerade ihr Arschlöcher. Ja, oder Es ernten, ist was andere sehen. unsagbar, ey. Ja, Keine ernten, was Fakten. andere sehen. Schubladendenken, das ist doch genau das, was ich sage. Das ist so eine Frechheit, sowas. Alter weißer Mann haben sie da sogar als Schublade. Ja. Interessant. Von Andrea ist da unten sogar Andreas Görn und Kübra Gümüş. Ja, du darfst nicht auf eine Kategorie machen, das müssen viele Kategorien sein, aber es muss trotzdem Schublade sein. Also du brauchst die Multischublade quasi. Ja, das funktioniert dann was, ne? So ist das. Ja, Lockdown haben wir alle ganz viel gelernt. Jetzt sind Ja, wir wie man es nicht macht, haben wir da gelernt, sehr vor allen Dingen. schlau. Europe is a Panic and space of Uncertainty. radical uncertainty. Ja, das ist doch genau das, was die erzeugen. Radical Uncertainty. Und dann wundern sie sich, wenn die Leute den Klebern aufs Maul geben. Was man natürlich nicht machen sollte. Persönliche Takeaways. Ah. Take me Sollte. away. Ja. Ja, letzte Generation, wo wir ja, wo ich ja gerade schon gesagt habe, Piratenpartei, die Progressiven sind alle bei den Grünen glücklich geworden. Das ist hier der offizielle Twitter-Account der Piratenpartei, der schreibt, die Repressalien der Polizei gegen die Aufstand letzte Generation kritisieren wir aufs Schärfste. Es ist unabdingbar, dass demokratische Prinzipien geschützt werden. What? Hier wurde eine Grenze überschritten. Wir solidarisieren uns mit der letzten Generation. Und hier unten drunter haben wir den Thomas Ney. Der sagt, wer ist wir? Der Bundesvorstand, damit die Piraten Vorstand benutzen. Der ist nämlich jemand, der immer noch da ist bei der Piratenpartei. Hatten wir ja auch schon ein paar Mal in den Quellen, unter anderem. Also ich glaube, er ist in Brandenburg irgendwo, Kommunalmandat hat er. Und hatte da auch mal einen guten Redebeitrag veröffentlicht von ihm, wo es um Gendersprache ging und wo er das alles auseinandergenommen hat. Ja, vernünftiger Typ auf jeden Fall. Also es sind nicht alle so verrückt bei der Piratenpartei, will ich damit nur sagen, aber ja. Mal eine kurze Grätsche in die Türkei. Erdogan liegt nach Hochrechnung der Agentur Anka mit 50,67% vorne. Kılıçdaroğlu liegt bei 49,33%. Die regierungsnahe Agentur Anadolu vermeldet 52,6% für Erdogan. Kılıçdaroğlu bei 47,39%. Können sich wie letztes Mal auch beim letzten Durchgang im Laufe des Abends noch stark verändern, diese Zahlen. Und 50-50 ist ja echt das Dümmste, was man haben kann in einem Land im Endeffekt. Ja, bei 50,5 gewinnt dann der auch der eine oder was am Ende, ja. War Stichwahl, ne? Ja. Ja. Paragraph 315b, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr. Genau, und hier hat nämlich der Marcel Lute, der war ja mal bei der FDP in Berlin und hat ja auch im Nachgang, als er dann Einzelvertreter war, nachdem sie ihn aus der Fraktion rausgeschmissen haben, hat man ihn ja ein paar Mal mit ein paar vernünftigen Dingen. Und unter anderem hat er ja auch, war er ja einer der führenden Leute, die auf diese Wiederholungswahl beziehungsweise Wiederwahl in Berlin gepocht haben, mit dem ganzen Mist, der da abgegangen ist und da ziemlich viel zur Aufklärung beigetragen hat. Und der hatte jetzt vergangene Woche bei Twitter auch geschrieben, dass ja im Endeffekt diese Sachen, die die letzte Generation da macht, auch nach unserem Gesetz. Also es wird halt immer so gesagt, ja, die setzen sich dann da halt hin, ne, und die behindern den Verkehr und das ist dann eine Nötigung und ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Ja, aber es gibt im Endeffekt auch noch den Aspekt, dass es eigentlich eine Freiheitsberaubung ist, sagt er, weil wenn du da mit deinem Auto stehst, dann kannst du ja nicht einfach aus deinem Auto aussteigen und sonst sowas machen oder so, sondern du musst ja in deinem Auto sitzen bleiben und das so lange, bis es da irgendwie weitergeht. Und ja, und außerdem weist er halt darauf hin, dass es hier diesen Paragraphen gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, da gibt es einen, diese Nummer 3, wo nämlich steht, handelt der Täter unter den Voraussetzungen des Paragraph 315 Absatz 3, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 10 Jahren, in minder schweren Fällen Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. So, und jetzt natürlich interessant, was steht in dem 315 Absatz 3? Und da steht Folgendes. Das ist hier nämlich gefährlicher Eingriff in den Bahn-, Schifffahrts- und Luftverkehr. Und da steht in dem Absatz 3 drin, auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter in der Absicht handelt, einen Unglücksfall herbeizuführen oder eine Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Und das ist nämlich das Interessante, eine Straftat zu ermöglichen. Und da sagt der Herr Lute jetzt halt, wenn die jetzt also in den Straßenverkehr eingreifen, um eine Nötigung zu begehen oder eine Freiheitsberaubung zu begehen, dann greifen sie in den Straßenverkehr ein, um eine andere Straftat zu ermöglichen. Und deswegen sieht er halt diesen Punkt hier gegeben und wie wir gerade gehört haben, ja, sorgt das ja dazu, dass es eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, also mindestens ein Jahr, ne, bis zu 10 Jahren da geben kann für diesen Trick. Ja, wollte ich sagen, gibt es auch andere Paragraphen, die mehr hergeben würden, vielleicht, aber immerhin ein Ansatz. Ne? Und die Gerichte gehen ja auch dazu über, das jetzt zu verknacken, von daher. Also das ist auf jeden Fall mehr als diese Nötigungsgeschichte. Na, also ich habe es jetzt nicht im Kopf, was das ist, aber 10 Jahre hier, das ist schon mal eine Ansage. Und vor allen Dingen, weil die das ja auch andauernd machen, kann das schon Genau. sein, dass sie dann irgendwann halt sagen, so ja, dann setzen wir jetzt mal nicht unten an. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der großen Unterschiede, dass sie eben nicht nur das auch ansagen, dass sie das vorhaben, sondern eben auch regelmäßig machen. Und das ist was anderes als die, ja, die zivilen ungehorsamen Situationen, die es eben in der Vergangenheit gegeben hat. Bei den Atomprotesten in den 80er oder auch die Suffragetten haben sowas gemacht, zum Beispiel. Ne? Aber das waren meistens irgendwelche Einzelaktionen an einem Tag mal oder sowas und nicht so regelmäßig. Ne? Und dementsprechend, ja, sind das eben gezielte Aktionen und dann ist es eine gezielte, eine geplante Straftat und das dann natürlich nicht mehr irgendwie statt darf, sozusagen. Gott sei Ja, Dank. und vor allen Also, Dingen, wird er jetzt durchgegriffen einigermaßen. wie er ja sagt, also es ist ja hier erfüllt im Endeffekt, ne? Also wenn das jetzt für eine andere Straftat dann ist, dann passt das ja halt eben auch. Ja. Und das findet halt in der ganzen Rederei darüber überhaupt nicht statt, ne? Das heißt, also, natürlich, er stellt das doch nicht so an, dann steht er halt mal ein bisschen im Stau. Was soll das denn, ne? Dass das halt Ja, der das ist Planet auch eine stört. komische Einstellung, ne? Ich meine, vor allem bei deren Forderungen, das ist rechtfertigt das am wenigsten, ne? Was wir dann fordern. Ja, da wurde ja die Frau Hinrichs, wurde ja jetzt durchsucht und diverse andere Leute auch. Und wir hören mal, was sie zu sagen hat. Und achtet mal so ein bisschen auf ihre Augen. Man kann es sich kaum vorstellen. Man kennt es nur aus dem Film. Plötzlich wacht man auf, weil gegen deine Tür gedonnert wird. Man wacht auf, weil Polizei geschrien wird. Und plötzlich steht ein Polizist mit schusssicherer Weste vor deinem Bett und richtet eine Waffe auf dich. Dann durchsuchen sie alles, dann nehmen sie alles mit, was eigentlich zu deinem Alltag gehört. Das macht Angst. Sie machen mir Angst. Sie versuchen mir Angst zu machen, weil wir jeden Tag allen vor Augen führen, dass diese Regierung gerade ihre Verfassung bricht. Dass diese Regierung gerade ihre eigenen Kinder in die Klimahölle schickt. Ich habe Angst. Der Einsatzleiter hatte selber Kinder. Ich habe ihn gefragt. Ich habe ihm von der Katastrophe erzählt. Ich habe ihm erzählt, wovor ich Angst habe. Ich habe Angst davor, dass dieser Staat seine Beamtinnen in meine Wohnung stürmen lässt mit gezogener Waffe. Aber so viel mehr Angst habe ich davor, dass er uns in diese Katastrophe rasen lässt, dass er seine eigenen Bürgerinnen in diese Katastrophe rasen lässt und nichts dagegen tut. Ja, das war wenig Bewegung, ne? In ihren Augen, wenn du das meinst. Naja, also ich sehe da, dass sie die hin und her bewegt, weil sie es abliest. Ja, vorgelesen kam es mir auch vor. Ja. Ich habe Angst, bla bla bla. Ja. Der Staat schickt mich in die Klimahölle. School of Poetry Slam Acting hat wieder mal zugeschlagen. Also auch dieses Weinerliche, was sie da versucht hat und dieses Versöhnliche mit einem Lächeln und so und dabei die totesten Augen, die ich seit langem gesehen habe. Ich habe es auch so eine Schule oder was, die hatten ein paar junge Frauen dann in Fernsehsendungen geschickt vor der Wahl. Emily Lacour. Da ist sie dann eine Vorzeigeschülerin wahrscheinlich, ne? Ja, keine Ahnung. Oder eine Lehrerin vielleicht. Medientraining-Dame, ja. Ja, die machen das ja intern sowieso auch. Ja. Die sind da ja schon relativ... Ja, aber auch diese ganzen Talking Points, die haben die alle halt gebracht, ne? Dieses Ding von Klimahölle, das war überall zu lesen. Genau, Klimahölle, alter Schwede. Das ist noch cringier als die Klimahölle, weil Deutschland seine Verfassung verletzt, Klimahölle. Da wissen wir ja alle, ne? Wenn Deutschland seine Verfassung verletzt, dann steigt das CO2 aus dem Grundgesetz auf. Und Baerbock, warum schickst du mich in die Hölle? Und erwärmt den Planeten und dann ist Klimahölle. Aber nur in Deutschland, wohlgemerkt. Ja, ach, und in der dritten Welt bei den People of Color natürlich. Ja, genau, wir schädigen dadurch auch alle anderen, die dann zu uns kommen müssen. Ja, das stimmt natürlich. Klimapässe. Die anderen haben ja schon die Hölle im eigenen Land, die haben ja alle Atom. Das ist auch wieder wahr, ja. Hölle. Deswegen strahlen die aber noch, bei uns haben die Leute schon Angst. Genau. Ich erinnere mich an diese Karikatur, wo der Teufel zu Greta sagt, zum 100. Mal, das ist kein Klimawandel, du bist in der Hölle. Ja, auf jeden Fall, das sind diese Leute, ne, die ja hier jetzt ja sich äußern müssen, weil die Leute wollen ja alle nicht so wie sie, aber es reicht sich hinzusetzen und zu sagen, ich habe Angst. Ja, ich weiß ja nicht, wie die Reaktionen waren, aber ich gehe mal davon aus, dass das dann irgendwie auch als Stimme empfunden wird und tralalala, aber wenn man überlegt, wie viele Leute wegen Corona und auch danach dann von der Polizei morgens aus dem Bett geholt worden, weil sie was Falsches im Internet geschrieben haben. Ja, kommen wir gleich zu dem Vergleich. Ja. Also ich kann mir auch... Ja, musst du das hinnehmen halt, ne? Ist das eben so. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Uri Gemeinhoff sehr ähnlich reagiert hat auf ihre erste Regierung. Ich will doch nur die Menschen befreien vom Kapitalismus. Ja. Das ist total gemein, dass dann die Polizei kommt. Hätten die Trappers hätten das genauso gesehen. Ist halt so, wenn man scheiß Spiele spielt, gewinnt man scheiß Preise. Ja. Die glauben wirklich irgendwie, ihre apokalyptische Idee würde sie davor schützen, reale Konsequenzen tragen zu müssen. Ja, und kämpfen dafür und kennen sich dann irgendwie aus, aber von den wirklichen Sachen haben sie gar keine Ahnung. Ne? Können wir die nicht alle nach Münster sperren und die machen dann da ihre eigene Klimarepublik auf? Der Einsatzleiter hat gesagt, er hat auch Kinder. Hallo? Das ist auch wirklich wichtig. Ne? The Russians love their children too. Ja, ja, klar. Ja. Der Einsatzleiter hat gesagt, Carla, steh auf, räum dein Zimmer auf. Und streiche die Katze. Wer nicht aufsteht, ist ein Nazi. Hey, hey. Wer nicht mit zum Polizeiwagen kommt, der ist ein Nazi. Hey, der Trick funktioniert bei denen immer. Die machen, was du willst. Ja, Problempony, sagt der Chat, genau. Das war auch mein erster Gedanke. Hier war nochmal Herr Lute, der nämlich auch gesagt hat, da Frau Hinrichs vergesst hat, Strafanzeige zu erstatten, gegen die Polizisten nämlich, damit dieser ungeheuerliche Vorwurf auch aufgeklärt werden kann, habe ich das gerade erledigt, oder gerne erledigt. Wenn das wahr wäre, muss das Konsequenzen haben. Wenn die Geschichte eine infame Lüge ist, erst recht. Tja, sowas aber auch. Ach so. Also, ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen, dass die nach Vorschrift da reingegangen sind. Und es kann sein, dass man dabei die Waffe halt Nee, Herr in Luthe der Hand sagt, hat. Ich weiß es und nicht. ich glaube ihm das ja, weil er war ja Abgeordneter in Berlin. Und ich glaube schon, dass er sowas weiß. Und er meint, das wäre nicht gegeben. Also das kann vielleicht sein, dass die die in der Hand haben, wenn sie die Tür öffnen. Aber wenn da alles friedlich ist, dann stecken die ihre Waffen ein. Also die rennen da nicht rum Ich kann und mir auch nicht richten ihre vorstellen, Waffen auf dass sie die irgendwelche Waffen auf Leute. jemanden richten. Das Ja. Gefühl. Ich meine, ist gut, dass es aufgeklärt wird. Ist es Ja, aber das ist ja aufgeklärt? auch Das schauen wir eine, es ist ja auch mal. eine super tolle Frage, warum sie diese schlimme Sache nicht selber zur Anzeige gebracht hat. Aber die will natürlich den Eindruck auch erwecken bei den Leuten, selbst wenn das jetzt so wäre, will sie ja trotzdem den Eindruck auch erwecken bei den Leuten, dass es diesem gemeinen Staat ja auch vollkommen egal ist, ne, wie sich seine Polizisten verhalten. Also für die ist einfach alles, was dramatischer ist als Realität, dann die Realität. Deswegen hast du das wahrscheinlich so gesagt. Das Ja. ist Klingt dann Desinformation, dramatischer sowas einfach. halt auch. Ne? Das ist richtig Desinformation. Den Leuten halt einreden, so, ja, hier, wir haben sich alle gegen uns verschworen und die wollen, dass der Planet stirbt. Der fossile Kapitalismus schickt die Polizisten mit gezogener Waffe bei mir ins Schlafzimmer. Ja. Ja, das stimmt auch, die zugewiesene Motivation bei den anderen ist irgendwie, ja, ich glaube, wirklich nicht gut genug. Ja. Ja, und hier war das, was gerade eben schon angesprochen wurde, nämlich mit Herrn Quent. Einmal haben wir hier in Quent Corona-Proteste, es entstehen Gegengemeinschaften zur Politik. Rechtsextreme Tendenzen werden in der Corona-Protestbewegung stärker, sagt der jener Forscher Matthias Quent. Und dann haben wir hier ZDF. Soziologe kritisiert Razzia gegen letzte Generation. Der Soziologe Matthias Quent kritisiert, Sagte das Mietbauer Quent. so treibe man friedliche Aktivisten möglicherweise in die Radikalisierung. Ja. Ganz Ach was. bestimmt, Herr Quent. Ich erinnere mich noch an die Leute, die in Talkshows gesagt haben, man sollte die einfach mal verprügeln, die Ungeimpften und all diese Sachen. Und jetzt ist es natürlich ganz schrecklich, wenn die jemand mal in eigener Regie vom Asphalt zieht. Aber Ja, aber ja. die Legitimierung, die ein delegitimieren ja doch alles. Ja, Quackmeier. Was machen die? Die dingsen sich Die selber. Ja, genau. delegitimieren. Die legitimieren sich selbst. Digitieren. Du spielst Delegitieren. Sammelkartenspiele, wie ich merke. Und die letzte Generation, die Ja. delegitimiert doch niemanden. Die ist doch in der Gemeinschaft mit der Politik. Die delegitimiert halt den Rest der Gesellschaft. Bei dem Typen weiß man aber, ob euch vorher schon was rauskommt, oder? Ja, bei Nein, Quint. Quent, ja klar. Also, hatten wir ja Ja. schon oft hier. Das ist ja auch einer aus der Amadeo-Antonio-Sphäre. Ja. Ja, und hier war noch eine interessante Sache vom NDR Hallo Niedersachsen. Und zwar haben die hier die Aktivisten mit dem Auto. Hier gibt es unterschiedliche Ausschnitte. Einmal Ausschnitte von den Journalisten vom NDR gedreht aus mehreren Perspektiven und dann nochmal von den Aktivisten aus anderen Perspektiven. Aber wie man an dem LKW da zum Beispiel ganz gut sehen kann, ist das halt die gleiche Sache. Also mit anderen Worten, diese NDR-Journalisten müssen es gewusst haben, die müssen eingeweiht gewesen sein, dass das hier geplant ist. Und was sie hier gemacht haben, ist, sie haben im Endeffekt mit diesem LKW, also der LKW gehört nicht dazu, aber den haben sie halt verwendet, um dann eine Spur blockiert zu haben mit dem LKW und dann noch zwei andere mit Autos von denen und die haben sie damit haben sie quasi die ganze Autobahn runtergebremst auf 100 km/h, weil wir brauchen ja ein Tempolimit in Deutschland, ne? Das ist ja total wichtig, weil ansonsten müssen wir alle Ach sterben. so. Hat man mal so ein bisschen die anderen erzogen, ja? Das ist besonders beliebt, ja. Und andere Länder haben das ja schon. Und was man hier auch noch ganz gut sieht, ist, die haben sogar diese Rettungsgasse quasi, wo die Polizei durchgefahren ist, haben die Journalisten einfach mal benutzt, um da hinterher zu fahren. Beamten ein Ja, einmaliger gut. Einsatz. Ja, rufen schon Leute, weil das ist natürlich nach dem Motto, ja, schiebt sich einfach einer durch, wissen die ja nicht, dass sie vom NDR sind. Na, ganz wichtig. Und jetzt haben wir noch die Aktivisten, die sich gegen der Polizei gegenüber rechtfertigen, wo natürlich der NDR auch wieder mit dabei war mit Kamera. Die Aktivisten sind aus Braunschweig und haben schon oft unangemeldet auf Straßen demonstriert. Was möchten Sie dazu hier vor Ort irgendwas sagen? Ich würde sagen, wir haben eine Klimakatastrophe aktuell und weltweit. Und, das ist ja dasselbe Geblabi von Herrn Heinrichs. Also, selbes Wortlaut oder was? Ist ja unmöglich. Ja klar, ich meine, die Talking Points halt. Ne? Boah, ja. So penetrant. Aber die kommen noch nicht in die Klimahölle. Das fehlt noch. In der Welt, in ganz Europa gibt es überall ein Tempolimit. Eigentlich müsste die Regierung handeln, die tut leider das Gegenteil. Ja, aber auch da kann ich nichts zu sagen. Ja. Wie die strafrechtlichen Konsequenzen aussehen werden, prüft die Polizei. Ja. Und der Lutz Olaf. Ja, kann er nichts zu sagen, ne? Kann er nichts zu sagen. Also. Der Lutz Olaf, der das ausgegraben hat, richtet sich hier an ZAP, das Medienmagazin, die auch vom NDR sind, und sagt, könnt ihr vielleicht herausfinden, wie da wieder so ein Mist passieren konnte. Der Beitrag tut so, als ob NDR-Team nicht mit letzter Generation zusammen unterwegs gewesen wäre. In der Form ist das nicht mal mehr Embedded Journalism. Irgendjemand merkt da ja gar nichts mehr, danke. Ja. Aber wir wissen natürlich alle, ZAP, das Medienmagazin, ist ja dazu da, um sich ein Alibi auszudenken, warum der öffentliche Rundfunk und irgendwelche guten Journalisten nichts falsch gemacht haben. Und das ist hier natürlich nicht, kann man hier nicht rumspinnen. Von daher werden sie sich natürlich damit auch nicht beschäftigen. Also, das ist ja klar. Na. Ja, hat nur so bedingt geklappt mit dem Alibi ausdenken. Also. Und wir bleiben beim Journalismus. Hier haben wir eine Vorabmeldung des Spiegels. Er sagt, nach Moderatorenwechsel zu Julian Reichelt, RBB musste Doku-Reihe neu drehen. Musste. Ja. Musste vor allem. Genau. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg wird mehrere Filme der Dokumentationsreihe Schattenwelten Berlin nicht wie geplant ausstrahlen. Grund ist die Umbesetzung des bisherigen Co-Moderators Jan Caron, der im November zum rechtspopulistischen Medien-Startup des Ex-Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt gewechselt ist. Ja, aber hat er denn was Falsches gesagt oder so? Kommentiert? Ja, er hat ja, was Falsches gesagt. Country, kommt so. Gleich. Er hat Somalia ein Shithole-Country. Der Journalist, ja, aber war das in der, Sendung dann? Oder nee, wie? Nicht in der Sendung, bei Twitter. Ja, eben. Da kommen wir auch gleich zu einem guten Vergleich zu der Sache. Der Journalist hatte zuvor Somalia öffentlich als Shithole-Country bezeichnet, eine Äußerung, über die kurz darauf die Zusammenarbeit mit dem Sender zerbrach. Nun entschied der RBB, die teils bereits abgedrehte und geschobene zweite Staffel der Doku-Serie über die Berliner Lebenswelt nicht wie geplant zu veröffentlichen. Zitat: Mit Blick auf die berufliche Veränderung des bisherigen Co-Hosts Jan Caron sehen die Produktionsfirma und der RBB dafür keine Basis mehr, sagte ein Sprecher. Keine Basis mehr für das, was wir schon fertig haben, einfach so lassen. Stattdessen wurde eine zweite Staffel der Schattenwelt mit Moderatoren und Moderatorinnen aus dem bisherigen Autorenteam der Produktionsfirma in großen Teilen neu gedreht und soll Anfang Juli in der ARD-Mediathek ausgestrahlt werden. Auch Teile der bisherigen Recherchen konnten wegen der Mitwirkung des heutigen Reichelt-Mitarbeiters nicht mehr verwendet werden. Teile der Recherchen? Seid ihr eigentlich irre, RBB? Heißt es, was ändert das denn? Ja, die sind jetzt falsch, die Recherchen. Die sind jetzt ja, also diese Prinzipienreiterei, aber irgendwie auch ohne Rücksicht auf Verluste oder Kosten, ne? Das gibt aber gar keine Cancel Culture, habe ich gelesen. Die Recherchen, nein, sind jetzt, das waren Shithole-Recherchen, die sind jetzt im Shithole-Blackhole verschwunden. Ja, wer weiß, was der da Schlimmes gesagt hat. Oh mein Gott. Zu den Kosten, die durch die neue Besetzung anfielen, macht der RBB keine näheren Angaben. Ja, ein paar weitere Angaben würden mich auch mal interessieren, würde ich auch nehmen. Weil wer bezahlt es am Ende, ne? Ja. Genau. Ja, es ist denen egal. Hauptsache die Prinzipien können geritten werden, so. Ja, Gratismut. Also, und in dem Fall Gratismut auf Kosten der Bürger. Ja, und es ist auch so peinlich stur gestellt und so weiter. Und das irgendwie dann auf andere Leute kosten, ist einfach irgendwie nicht gut. Aber es gibt keine Cancel Culture, merkt euch das. Na, das auch nicht, genau. Nee, es gibt nur Rechtspopulisten. Er kann ja jetzt sagen, was er will, nur an einem Sender halt. Ja, das er hat ja einen Internetanschluss. Also. Schreibt der Schuler hier noch bemerkenswert, weil der Autor den Job wechselt, während seine bislang unbeanstandete Arbeit und die Recherchen unbrauchbar. Und weil das für sich genommen keinen Sinn ergibt, liefert der umstrittene Spiegel auch gleich die Kommentierung zum neuen Medium mit. Wegen rechtspopulistisch und so. Ja, umstrittene Spiegel. Was ja auch ganz interessant ist, ist diese Geschichte mit der Vorabmeldung. Also was sieht man ja nicht so oft, dass hier mal ein kleiner Blick hinter die Medienkulissen. Weil man sich ja auch manchmal fragt, warum so viele irgendwie immer den gleichen Kram irgendwie verzapfen. Und das liegt natürlich auch daran, dass hier solche Sachen rumgeschickt werden, irgendwelche Vorabmeldungen vom Spiegel, wo sie dann schreiben, Vorabmeldung bitte Sperrfrist beachten. Na, also kannst du halt davon ausgehen, dass etliche Journalisten diesen ganzen Kram schon vorher gelesen haben, bevor irgendwas irgendwo erscheint. Ne? Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie Breaking News sind oder so. Aber was bedeutet das denn für die Kultursparte des Senders? Nie mehr Filme mit Theo Lingen, nie mehr Filme mit Gustav Gründgens, nie mehr arbeiten Filme... Arbeiten die jetzt auch alle bei Reichelt, oder wie? Nee, die haben bei dem anderen, mit dem Bärtchen gearbeitet. Ach so. Zum Beispiel. Wahrscheinlich keine Filme mehr mit Manfred Krug aus der DDR? Oder ab wann gilt das denn? Nee, DDR überhaupt okay. Noch, DDR darf geht. Die ARD noch Filme von Miramax zeigen? DDR ist, geht das nicht? Deswegen kosten die auch so viel Geld, wenn die so genau darüber nachdenken müssen, ob das oder das jetzt noch geht oder nicht. Ja, aber es bleibt ja nichts über im Endeffekt. Du wirst über jeden was finden. Du wirst zu jedem alten Hollywood-Star wirst du Dreck finden. Und der muss. Hans Rühmann war okay. Hans Rühmann hat einen Durchhaltefilm für die Nazis gemacht. Aber danach. War es ein guter Durchhaltefilm? Was ist ein Durchhaltefilm? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Ein Durchhaltefilm ist, wenn Anke Engelke und die anderen Trottel da für die ARD eine Klimaserie machen. Ach Gott. Ja, und hier haben wir die Gegenüberstellung vom ÖRR-Blog, der hier die RBB-Geschichte, die wir gerade gehört haben, gegenüberstellt mit Bayerischer Rundfunk. Die sagen, Malcolm Hande ist freier Journalist und arbeitet auch für Sendungen des Bayerischen Rundfunks. Sein Twitter-Account betreibt er aber nicht im Auftrag des BR, sondern privat. Seine privaten Äußerungen stehen nicht im Zusammenhang mit dem Bayerischen Rundfunk. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Das ist ja fast, als wäre der privilegiert, der Mann nur, gegenüber dem Caron. Und ich meine, der Mohan war, ich erinnere mal an das Foto, wo er, an den Tweet, wo er Fotos von Idi Amin gezeigt hat, der von weißen Männern durch die Gegend getragen worden ist auf so einem Thron und gesagt hat, irgendwie, das wäre sein feuchter Traum. Und auch die ganzen israelfeindlichen Ausflüsse in letzter Zeit von ihm. Ja, also sagen wir mal so, hätte er nicht einen gewissen Bonus und wäre nicht einer von den woken Parteigängern, hätte den rein von rechts wegen, wenn man ähnliche Maßstäbe wie an ihn stellt wie an den Herrn Caron, wobei dann haben wir natürlich gesagt, ja, der BR und der RBB sind zwei verschiedene Einheiten, das kann man nicht vergleichen, da entscheidet jeder selber, bla bla bla, die werden schon was finden. Aber eigentlich gerecht wäre entweder beide oder keiner. Entweder Twitter ist privat oder halt nicht. Ja, da wird der eine oder andere dann doch ein bisschen höher noch auf der Opferpyramide oder so angesiedelt. Was hat es damit zu tun? Vermut. Ja, du darfst einfach die Leute in Somalia nicht beleidigen. Ne? Ja. Auch ungeschickt. Ja, aber ich meine, die Leute in Somalia. Deutschland kannst du beleidigen. Das also Leute in Deutschland beleidigen ist Privatsache, Leute in Somalien beleidigen ist... Die können sich ja nicht wehren von da hinten aus. Ja, ist Rechtspopulismus. Was ist mit Matt und Trey von South Park? Müssten die dann nicht auch schon lange Ärger gekriegt haben? Ja, die haben wahrscheinlich oft genug auch die Kanadier beleidigt und damit geht das wieder. Okay. Oh, das Sven hat ein vitales Bedürfnis. Ja, wir haben Herrn Giegold, der uns oh, den habe ich auch gelesen, aber der ist, okay, schon, der ist schon ein bisschen älter, ne? Müssen wir dazu sagen. Ach so, oh ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war auch erst verlockt, es einzureichen, dann habe ich das Datum gesehen. Okay, na gut, es geht darum, dass man Twitter regulieren soll. Genau, weil das ist ja momentan auch wieder Thema, weil der Herr... Ja, da wird er seine Meinung auch bestimmt wohl kaum geändert haben, oder? Der Herr Musk hat ja da den aktuell hat der Herr Musk ja diese Zusammenarbeit gegen Desinformation mit der EU aufgekündigt. Und da haben ja schon einige Papiertiger sehr laut gebrüllt, was sie mit dem machen werden. Ich denke mal, in dem Zusammenhang ist auch diese Tweet-Train wieder hochgekommen. Das wird wahrscheinlich so sein. Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, Herr Giegold ist auch Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Warum? Wow. Also ein verdienter Grüner ist wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Schon so lange dabei ist, ne? Und jetzt nicht mehr in Europa rumhängen soll. So sieht es wohl aus. Ja. Hat sich seine Expertise gesichert. Eine konsequente Wettbewerbspolitik zu den Markenzeichen. Das Ministerium für Wirtschaft und Klima, lol. Moment, da müsste ich. Würde ich jetzt direkt nicht so unterschreiben, sagen wir mal. Da muss ich gerade mal eine Lanze für den Herrn Giegold brechen. 1996 schloss er mit dem Abschluss Master in Wirtschaftsentwicklung und Politik in Birmingham ab. Ab 1990 ein Studium an der Uni Bremen zu Aspekten der Globalisierung, insbesondere internationaler Makroökonomie. Also hier haben wir vielleicht gerade den Falschen gehauen. Nee, würde ich nicht sagen. Ja, nein, nicht jetzt von dem ganzen Kram, aber es ist zumindest jemand, der da in gewisser Weise hingehört, der die richtige Ausbildung dafür hat. Ja, was hat er denn für eine Ausbildung? Der hat eine Ausbildung in Politik und Makroökonomie, mit anderen Worten, Politik soll die Wirtschaft bestimmen. Volkswirtschaft, Makroökonomie. Ja, das hat er. Aber jetzt ist halt zu Ende studiert. Ja, ich meine, aber es stimmt halt einfach nicht. Die konsequente Wettbewerbspolitik gehört nicht zu den Markenzeichen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Leider nicht. Ne? Ja, das würden sich dafür darauf verlassen, auf ihre Hey, der Mann war Mitglied der Präsidialversammlung des Evangelischen Kirchentags. Ich weiß. Okay, ich nehme alles zu. Das allererste, was ich von Herrn Giegold mitbekommen habe, dass er ein wunderbarer Christ ist. Ja. Ich mache sich auch immer in der Politik breit, ne? Ja. Mehr Christentum wird das alles ablenken mit der Wokeness und so und dem Klimakram. Ja. Ersatzreligion, Hashtag. Ja, und was ich erst jetzt sehe, dieses Ding mit Wirtschaft und Klimaschutz, also den Klimaschutz haben sie da jetzt mit zugebastelt, ne? Die ändern ja diese Namen von den Ministerien immer, wenn die neu aufgesetzt werden quasi, können sie die ja so ein bisschen anpassen. Und Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das heißt ja so viel wie Bundesministerium für Wirtschaft gegen Wirtschaft eigentlich, nach dem, was da alles so passiert, oder? Ja, so ungefähr. Oder sehe ich das falsch? Bundesministerium für Gegenwirtschaft, ja. Hier haben wir ein Interview mit dem Herrn Maaßen, und zwar in, wie heißt das Ding? Ungarische Zeitung? Nee, wie heißt das? Verdammt, wo ist es? Budapester Zeitung heißt das Ganze. Dementsprechend bezieht sich auch viel von dem Gespräch auf die Beziehung zwischen den Konservativen in Deutschland und der Fidesz von Orban. Aber es geht auch um deutsche Themen, weil er war da eingeladen zu einer Veranstaltung, dem CPAC Hungary, wo die halt so eine Vorfeldorganisation gegründet haben, nach dem Beispiel dieser PACs in den USA. Wie empfanden Sie die Atmosphäre? Es war eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre, die allen Teilnehmern deutlich machte, wir stehen nicht allein im Kampf gegen die Bedrohung durch den totalitären Ökosozialismus und Globalismus, upsi, hat es schon wieder gesagt, sowie gegen die Verrücktheiten der Woken-Ideologie und der Klimasekte. Vor allem, wir werden diese Auseinandersetzung letztendlich gewinnen. Deine Hoffnung. Ja, ich bin noch nicht so sicher. Ja, positiv denken kann ja auch nicht schaden. Ja, fake it till you make it, oder wie? Dann fragen sie ihn, warum es keinen CPAC Germany gibt. Dann sagt er, gute Idee, gerne auch zusammen mit der Werteunion, dessen Vorsitzender er ja inzwischen ist. Leider sind die Konservativen in Deutschland jedoch nicht so gut organisiert wie in den USA, in Ungarn, Italien oder anderen europäischen Staaten. Hinzu kommt, dass unter den derzeitigen politischen Verhältnissen in Deutschland damit zu rechnen wäre, dass es kaum Veranstaltungsorte gibt, wo wir eine solche Tagung sicher durchführen könnten. Man hätte Angst, uns Räumlichkeiten zu vermieten, da die Vermieter mit gewalttätigen Demonstrationen und Diffamierungen durch die Medien zu rechnen hätten. Diffamierung, Ausgrenzung und politische Benachteiligung von Nichtlinken ist heute in Deutschland leider die Normalität. Das hätte ich früher nicht für möglich gehalten. Malt ein recht düsteres Bild von unserem Land. Wie kommt der nur dazu? Dann lobt er, dass die Werteunion angeblich sehr gut wächst momentan und schließt auch, also ich wird aus der Werteunion eine neue Partei. Das möchte ich nicht ausschließen. Die Werteunion ist derzeit ein politischer Verein und keine Partei, und zwar deshalb, um Bürgern, die der Mitgliedschaft in einer Partei eher kritisch gegenüberstehen, eine politische Plattform zu bieten. Die Zukunft der Werteunion hängt vom Vertrauen der Verhalten der Unionsparteien ab, aber auch von den weiteren politischen und wirtschaftlichen Situationen in Deutschland. Die CDU hat mit ihrer Linksverschiebung vielen Konservativen und Bürgerlichen die politische Heimat genommen. Hat der Mann irgendwie... Der scheint irgendwie so ein bisschen besser zu verstehen, was in Deutschland los ist, als viele andere Politiker. Ja, ich meine, das sind ja eines so die offensichtlichen Dinge, ne? Also. Ja, aber warum sagt denn der Merz das dann nicht? Zum Beispiel. Und warum sagt das ein Lindner auch nicht? Weil die müssten ja eigentlich, wenn sie ähnlich denken wie er, oder zumindest ähnlich die Dinge also gut, sehen Lindner können. Von Lindner erwarte ich es nicht mehr. Also, solange wie Lindner da seine feministischen Mitarbeiter hat und so. Erwarte ich solche Aussagen vom Lindner eigentlich nicht. Weil ich glaube, so die Vorstellungen vom Lindner und vielen Leuten in der FDP-Spitze von, wir geben den Konservativen mal was, ist halt, bei, wenn sie da ihre Ernennungsurkunde kriegen, den Gottesbezug drin zu lassen in ihrer, in ihrem Eid. So, das ist, glaube ich, das, worauf es hinausläuft. Und alles andere, ja, brauchst du dann halt nicht. Welche generellen Möglichkeiten der Entspannung in den deutsch-ungarischen Beziehungen sehen Sie? Zunächst muss man sich vergegenwärtigen, wie die Situation aussieht. Ungarn verfolgt seinen eigenen politischen Kurs, der von der politisch-ideologischen Linie von Brüssel und Berlin abweicht. Dort wird offensichtlich nicht akzeptiert, dass sich das ungarische Volk im Rahmen des EU-Rechts für eine nicht-linke Politik entschieden hat. Selbst wenn man diese Politik nicht für richtig hält, muss man aber die Entscheidung des ungarischen Volkes akzeptieren. Weder in Brüssel noch in Berlin wird jedoch der demokratische Wille des ungarischen Volkes akzeptiert. Vor allem nicht von Kommissionspräsidentin von der Leyen, die es über merkwürdige nicht-demokratische Absprachen geschafft hat, in ihr Amt zu gelangen und die als frühere deutsche Verteidigungsministerin ein hohes Maß Schuld daran trägt, dass die deutsche Bundeswehr nicht mehr zur Landesverteidigung in der Lage ist. Aus meiner Sicht sollte Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin zwingend abgelöst werden. Solange Brüssel und Berlin nicht bereit sind, mit Ungarn auf Augenhöhe und unter Anerkennung der demokratischen Entscheidung des ungarischen Volkes zu reden, sehe ich keine Möglichkeit für eine Entspannung. Vielleicht würde ich die sogar wählen, diese Werteunion, wenn sie meine Partei ist. Bisher liest sich das für mich alles erfrischend ehrlich. Ja, es ist teilweise schon ein bisschen komisch, was sie da durchsetzen wollen, also von der EU. Dann fragen sie, sie verwenden oft das Attribut grün woke. Dabei sind die Leute gar nicht grün und den englischen Begriff woke finde ich etwas unpräzise. Es fällt in der Tat schwer zu verstehen, was um uns herum geschieht. Wir finden einerseits im politisch-medialen Establishment Menschen, die infantilen Herzens an die öko-woke Ideologie glauben. Sie glauben reinen Herzens daran, dass uns die Klimahölle droht und wir alle sterben werden, wenn wir nicht sofort unsere CO2-Emissionen reduzieren. Sie glauben auch ernsthaft daran, dass man Menschen dazu zwingen muss, kein Fleisch zu essen. Und dass Menschen, die glauben, es gäbe nur zwei Geschlechter und nicht wer weiß wie viele, Nazis sind. Und sie glauben auch, dass alle Menschen heller Hautfarbe Rassisten sind und dass deshalb mehrere Millionen afrikanischer Migranten nach Europa kommen müssen. Für mich sind diese Leute psychisch gestört. Jedenfalls ist das Denken einer politischen Sekte. Wir hatten in der deutschen Geschichte immer wieder Probleme mit solchen Verrückten. Leider sitzen diese Leute heute in führenden Positionen in Brüssel und in einigen Hauptstädten. dass diese Leute Europa in den Wahnsinn und in den politischen und ökonomischen Abgrund stürzen können, ist nur eine Hälfte des Problems. Die andere Hälfte besteht darin, dass sie offensichtlich finanziell von Leuten unterstützt werden, die diese Verrückten für ihre politischen und geschäftlichen Interessen instrumentalisieren. Ich höre die Antisemitismus-Ratsche schon wieder klappern im Hintergrund, weil er nicht genau gesagt hat, wen er meint. Und ich glaube nicht, dass er irgendwie eine religiöse oder genetische Umschreibung wählen würde. Diese Leute bezeichnen sich selbst als Woke, als liberal, progressiv oder als Klimaaktivisten. Das Entscheidende aber ist, dass sie sich gegen die freiheitliche, rechtsstaatliche Gesellschaft wenden. Sie wollen nicht, dass das Volk entscheidet, weil sie glauben, es besser zu wissen. Sie lehnen den Rechtsstaat ab, wenn er ihren politischen Zielen widerspricht. Sie sind fanatisch in der Verfolgung ihrer Ziele und lehnen Kompromisse ab oder sehen sie nur als Zwischenschritte für Zielerreichung. Und vor allem, sie bekämpfen jeden, der nicht ihre Auffassung vertritt, nicht als Gegner auf Augenhöhe, sondern als politischen Feind, dem man keine politische Plattform bieten darf, der ausgegrenzt und vernichtet werden muss. Man könnte für diese totalitäre Vorstellung und ihre Träger einige Umschreibungen finden. Ich glaube, die beste Umschreibung, die auch jedermann als Warnhinweis verstehen kann, ist schlichtweg: Das sind Faschisten. Es ist eine Einteilung der Menschen nach Hautfarbe und das ist irgendwie von denen auch so bekannt, von den Faschisten, dass sie das gerne gemacht haben. Ja, Mussolini war da gar nicht so, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich glaube, es ist eher der Adolf gewesen, der dieses Problem hatte. Also es ist nicht inhärent faschistisch, aber die Methoden dieses Vernichten des politischen Gegners ist auf jeden Fall faschistisch. Ja, und Hans-Georg Maaßen in der Budapester Allgemeinen. Oh, die GWUP. Genau, die GWUP. Und ich dachte eigentlich, das wäre schon lange irgendwie unterwandert von den Gesellschaft zu wissenschaftlichen Untersuchungen von Parawissenschaften, heißt es, soweit ich weiß. Ja, auch hochtrabend der Anspruch, aber gut. Ja, das sind die Skeptiker. Die original OG-Skeptiker. Und die haben ja auch so eine Veranstaltung und hatten dabei jetzt wohl, also die war jetzt letztens hier, 18. bis 20. Mai, und da gab es dann auch eine Mitgliederversammlung, wo sie einen neuen Chef sich gewählt haben, und der alte war irgendwie, da steht er 36 Jahre. 36 Jahre lang war der Vorsitzender. Also eine sehr lange Zeit. Mehr als ein Vierteljahrhundert. Ja, allerdings ist dann auch nicht umstritten oder sowas. Aber der neue Vorstand ist ja nicht so lange drin und hat dann viel weniger Rückenwind, oder wie soll man sagen. Vor allen Dingen sind das, ich kann mal was vorlesen hier. Dass es auf der Mitgliederversammlung zu Konflikten kommen könnte, hatte sich in den Wochen zuvor abgezeichnet. Die Kritik vieler Mitglieder entzündete sich an dem von Nikhil Mukherjee, dem Vorsitzenden des Club Wissenschaftsrat, maßgeblich mitverantworteten YouTube-Format The Voice of Reason. Die sehr pointierten Aussagen erscheinen vielen nicht ausreichend fundiert, und Befürchtungen wurden laut, dass das Image der GWUP als Wissenschaftsvereinigung Schaden nehmen könnte. Ja, ich habe davon was gesehen, muss ich sagen. Ist einigermaßen lächerlich, weil die ganz normal geredet haben und ihre Meinung gesagt haben. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber wir werden gleich erfahren, woran... Das war nicht hochqualitativ oder so, aber jetzt auch nicht alles so untergehend, wie das hier abgekanzelt wird. Ne? Warum das die Leute aufregt, wird sehr schnell klar werden. Nämlich Mukherjee wurde dafür scharf angegangen. Zeitgleich jedoch fanden im Web auch zahlreiche Angriffe auf langjährig aktive GWUP-Mitglieder statt, die im Tonfall weit von dem abwichen, was in der GWUP im Umgang miteinander sonst üblich ist. Die Betroffenen wurden unter anderem mit Menschenverachtung, Antisemitismus und Rassismus in Verbindung gebracht, ohne dass nachvollziehbare Begründungen geliefert wurden. Klingt irgendwie bekannt, oder? Klingt irgendwie wie was wir schon häufig gehört haben. Auf der Mitgliederversammlung fand dieser Diskussionsstil, unbelegte Unterstellungen in den Raum zu stellen, seine Fortsetzung. Im Tagesordnungspunkt 8, Debatte zur Kritik an interner und externer Kommunikation, wurde in Redebeiträgen das Bild gezeichnet, die GWUP würde als transfeindlich und Diversität ablehnend wahrgenommen. Wieder ohne klar zu benennen, um welche Äußerungen es geht. Also wir haben ein Format, das heißt The Voice of Reason. Na, also die Typen der Vernunft quasi. Und wenn man sowas natürlich macht, dann ist das transfeindlich, diversitätsablehnend und menschenfeindlich. Ne? Weil, wer hätte das gedacht? Ja. Um welche Äußerungen es geht. Im Nachhinein kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Debatte Teil der Inszenierung war und dazu dienen sollte, die anwesenden Mitglieder zu verunsichern und gegen den noch amtierenden Vorstand, vor allem aber Amadeo Sarma, das ist der 36-Jahre-Mensch, einzunehmen. Critical Studies und Kritik. Der inhaltliche Hintergrund der Demontage sah. Ja, das fand ich ein bisschen so was vor, als wenn sie auf eine Gelegenheit gewartet hätten und die hat sich jetzt geboten, dadurch, dass sie dann eben. Ja, der hat gesagt, er will nicht mehr antreten und deswegen gibt es natürlich jetzt einen Schubsen darüber, dass das jetzt progressiver werden muss. Ja, welche Richtung man gehen will oder so. Der inhaltliche Hintergrund der Demontage sah Mars, aber auch der Attacken auf Mukherjee ist ein grundlegender Konflikt. Das Verhältnis der GWOP zu sogenannten Critical Studies. Und dem in Anführungsstrichen Woken Aktivismus. Woke ist ein unscharfer Sammelbegriff für politische Konzepte, durch die rechtes, teilweise auch extrem rechtes Gedankengut in ursprünglich linke Zusammenhänge gelangt ist. Kritische Gesellschaftsanalyse verschwand dabei zunehmend hinter, also das ist hier das, was der Autor des Beitrags hier schreibt, verschwand dabei zunehmend hinter dem apodiktischen Tonfall vorgetragenen moralischen Verurteilung der Kritik der Zustände, wich der öffentlichen Beschämung von Menschen, denen tatsächliches oder konstruiertes Fehlverhalten vorgehalten wurde. Die Vorstellung, sich solidarisch für gemeinsame Interessen einzusetzen, ging in Wettbewerb der Identitäten unter. Diese Entwicklung ist nach meiner Einschätzung, also der des Autors hier, als Reaktion auf die Verunsicherung bürgerlicher Wirkungskreise durch immer komplexer werdende Lebensverhältnisse zu verstehen, ähnlich wie im Fall der Querdenker suchen Menschen aus der Mittelschicht nach klare Orientierung, werfen den Universalismus, dass alle Menschen gleich sind, gleich behandelt werden müssen, über Bord und retten sich in ein autoritär begründetes Wertesystem. Ja, nee, das hat schon eine längere Geschichte, würde ich sagen. Das ist dieses alles Verunsichern ist ja im Endeffekt das, was die Postmoderne erreichen will, würde ich sagen. Und insofern ist das jetzt nicht jetzt neu und weil das jetzt irgendwie jetzt unsicher ist, sondern viele von diesen Unsicherheiten kommen von dem Wolkenkram. Wo eine sozialrevolutionäre Bewegung auf möglichst breiter Basis für ein anderes Morgen kämpfen müsste, fordern die Vertreter dieser Identitäten die Teilhabe am Falschen heute und ändern nichts. Ja, das ist halt diese Geschichte und aber ja, also wie man das halt erwartet hätte, da gibt es Leute, die beschäftigen sich mit diesem woken Kram und diesen ganzen Ideen und das ist natürlich alles sehr unskeptisch, alles Listen and Believe und so. Und jetzt hast du diese super Schlauen da. Und wir hatten damals hier auch so einen Kritiker aus der GWUP-Szene, der sich hier viel an uns abgearbeitet hat. Und ja, also das ist auch so das Level. Das sind alles sehr schlaue Menschen, ne? Ganz, ganz, ganz große Gehirne, weil die wissen halt, dass Homöopathie halt Quatsch ist, ne? Also das. Aber Kulturmarxismus ist nur eine rechte Verschwörungstheorie, ne? Hast du die von dem neuen Vorstand da, hast du die noch dabei? Er hatte doch so ein paar Tweets irgendwie so ein Stück hinterlassen. Nee, keine Ahnung. Ja, da fand ich auf jeden Fall, dass das eben das Gegenteil von der wissenschaftlichen Seite dafür plädiert, dass man eben auch dass sich die Wissenschaftler nicht gegenseitig ausspielen sollten oder irgendwie sowas und meinte dann aber damit eben, ja, irgendwie so Gender Studies. Alles muss feministisch sein, ja. Bitte? Alles muss feministisch sein, oder wie? Ja, das nicht, aber er meinte halt so ein paar spezifische Fächer, die eben sowieso Schwierigkeiten mit ihrer Beweisbarkeit und so weiter haben, ne, von ihren Thesen. Und da gehört ja die Gender Studies zum Beispiel zu. Und dass man das eben auch als wissenschaftlich einschätzen sollte und dass man da eben nicht für Wissenschaft nicht unbedingt immer Zahlen bräuchte und Daten oder so, das sehe ich aber anders. Ja, also, cool. Da bist du gerne mal haben, ne? Ja, aber wenn das der Geist ist, der da einzieht, ne, dann ist die Liebe. Wenn du wissenschaftliche Überprüfung der Parawissenschaften machen willst, Parawissenschaften sind auch Wissenschaften, also hallo. Das ist doch. Ist auch Wissenschaft. Wie hätten denn die Urzeitbewohner von Pumapunku diese riesigen Stelen aufstellen sollen? Ja, sowas in der Art, vielleicht auch. Ne? Also irgendwie finde ich, das kann nicht das Ziel von der GWUP sein, dass man da die Wissenschaftlichkeit oder den Anspruch daran irgendwie tiefer hängt einfach. Das, ja, ich weiß nur, dass es schon ewig her ist, bis 2015 oder so gewesen sein, da sind hier die Waschkuhs da ausgetreten bei der GWUP. Sonne ist kalt. Und die haben auch schon irgendwie sowas gemeint in Richtung von wegen, ja, das geht nicht mehr oder so. Aber nicht genau, was sie da irgendwie gestört hat. Und da also habe ich schon gedacht, ist ihnen nicht Ding woke genug gewesen, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ja, solche Leute habe ich halt kennengelernt damals mit bunten Haaren und Feminismuskram, die diesen Hoaxilla-Podcast gehört haben und zu Skepcon gefahren sind. Also insofern wundert mich, dass das erst jetzt irgendwie da. Also dieser Samera, der müsste den Laden da gut im Griff gehabt haben. Also so meine Außenwahrnehmung von dem Ganzen war eigentlich schon seit einer Ewigkeit, dass das so ein komplett SJW-Laden ist, der halt meint, die könnten irgendwie entscheiden, was eine richtige Wissenschaft ist und was nicht. Und eine richtige Wissenschaft ist natürlich auch alles an soziologischen Humbug-Kram mit Machtstrukturen und weiß der Teufel nicht was. Es ist natürlich, es gibt schon Sozialforschungen, die sind mit guten Daten unterfangen. Ja, eben empirisch dann. Aber das ist ja keine, das ist ja nicht das, was wir da meinen. Also, ja, genau. Ich meine eher so qualitative Studien. So daneben. Ja, empirisch. Ja, gut, empirisch sind natürlich in Ordnung, ne? Das ist ja dann quantitativ sozusagen. Und die sogenannten qualitativen Studien, die sind ja die. Ja, die haben halt ihre Blogbeiträge. Das ja, ist deren Journalismus, ja, Journalismus auch, aber hier Wissenschaft. Ja, das ist es eben nicht. Ich habe schon vergessen, wie der schlaue Begriff dafür heißt, aber quasi so eine Art Tagebuch, was sie da abliefern. Blog? Mit GE, ja. Ich darf mal kurz reingrätschen. In der Türkei haben sich die ersten Hochrechnungen, da haben sich die Zahlen ein bisschen angeglichen zwischen den einzelnen Nachrichtenorganisationen hier, Agenturen. Leider nicht in die Richtung, die ich gern gehabt hätte, aber ich wohne ja glücklicherweise nicht in der Türkei. Erdogan sieht jetzt die oppositionsnahe Agentur Ankara bei 51,8%, Kılıçdaroğlu bei 48,2% und auch die Anadolu, die eher dem Erdogan nahesteht, spricht von 52,24% Erdogan und 47,76% für den Herausforderer. Sieht also aus, als ginge die Türkei in eine weitere Runde, ja, Entfernung von den Idealen von dem Kemal Atatürk. Ja, und also sie werden sich wohl auch in Zukunft nicht mit Critical Studies beschäftigen, wie sie schreiben, obwohl das alles in einer auffällig exkludierenden Sprache verfasst ist, was, wie ich sagen würde, daran liegt, dass man den Leuten damit halt suggerieren möchte, dass es einfach so unglaublich schlau ist, dass wenn du meinst, das würde nicht stimmen oder wäre Quatsch, dass du dann einfach nur nicht genug verstanden hast, um das zu verstehen, also dass du noch nicht genug weißt. To be honest, Heidegger said, you have to have a very high IQ to watch Rick and Morty. Wahrscheinlich, ja. Ja, und auch bei der GWUP zu sein, da braucht man auch eine ganze Runde IQ. Ja. War da nicht auch diese Hoaxilla, die sind ja auch so teilweise bei, ne? Der Hümmler hat doch, glaube ich, auch da auf uns mitgesprochen und so. Hümmler? Ja, okay. Wer ist das? Der Hümmler? Nee, der neue Vorstand von der GWUP ist das, hatte ich was. Okay. Holm Hümmler. Genau. Vielleicht treten die dann wieder ein. Ah ja, das ist der Hümmler, ja. Ja, jedenfalls ist das hier, das ist ja auch mit dem Massenschmack da irgendwie. So wieder eintritt. Dann grüßen wir ihn mit einem Hamburger Gruß. Hümmler, Hümmler. Moin, moin. Ja, und der hatte sich quasi unangekündigt dann da aufgestellt als Kandidat. Und das ist halt, wie hier in diesem Artikel natürlich auch steht, ist es richtig frech, weil im Endeffekt ja die ganzen Leute, die den jetzt unterstützen, die wussten alle, dass er da mitmacht. Mit anderen Worten, die haben ja ihre Leute dann auch mobilisiert, dahin zu fahren, zu diesem Mitgliedskongress. Und die anderen wussten ja auch gar nicht, dass überhaupt sowas da zur Debatte steht. Na, und von daher ist das ja schon ein fieser Trick, ja. Ja, und hier steht, wie ist es zu verstehen, wenn Hümmler anmerkt, es sei der Eindruck entstanden, bei wem oder warum verrät er nicht, die GWUP sei eine anti-woke, transfeindliche und antifeministische Organisation. Ja, die feministische, die auch immer alle, ne? Das ist dieses Reason. Nee, die haben sich noch nicht explizit auf die Seite gestellt und haben gesagt, ihr habt in allem recht, deswegen sind sie halt anti. Hatten wir ja vorhin beim Herrn Maaßen. Jeder, der nicht Linie ist, ist Feind. Ja. Der, was Herr Hümmler meint, ist vielleicht, dass sie jetzt die Macht haben, die sie haben wollten, ne? Also, Wokismus politischer. Wird die Kritik an rechten Woken-Vorstellungen von der GWOP in Zukunft gleichgesetzt mit der Hetze gegen Transmenschen? In Zukunft von der GWOP seit etlichen Jahren von allen, von diesen Leuten, also von diesen Progressiven. Und das ist auch nicht Kritik an rechten Woken-Vorstellungen. Also. Das ist Kritik an Woken-Vorstellungen. Ja, ich glaube, der Autor hält die für rechts, also er war das so eingeteilt. Ja, ja, schon klar, aber ich rede jetzt quasi auch mit dem Autor hier in Abwesenheit. Ja, und kulturelle Aneignung, Vortrag gab es auch, kein kritisches Wort zum diesem Konzept zugrunde liegenden identitären Kulturverständnis. Und erst ganz am Ende der Diskussion zum Vortrag ein knapper Hinweis zu den damit verbundenen ökonomischen Interessen. Also kulturelle Aneignung ist böse, oder wie? Ja, und vor allem, wenn Weiße damit Geld verdienen. Offensichtlich die ökonomischen Interessen. Nee, ich denke mal, die meinen damit die ökonomischen Interessen von den anderen. Die sagen, wir dürfen das nur für uns haben. Oder nicht? Ja, aber denen, die den Wokismus vertreten, das sind ja nicht unbedingt, die sind ja nicht unbedingt deckungsgleich mit den Leuten, die da betroffen sind. Genau. Eigentlich nie. Ja, und die haben wohl einen 6-stelligen Jahresetat, die GWOP. Auch nicht schlecht für so einen Verein. Eine Million oder sowas. Den sind da jetzt. Der 6-stellig wäre in den 100.000. Ja, bis 999, ne? Ja, da gibt es irgendwelche Mitarbeiter da wahrscheinlich und so, die Geld kriegen. Ja, der Mukherjee hat wo ein Arbeitsvertrag, steht er da? Ja, ich glaube auch, dass der raus ist. Aber ich meine, bei 2.100 Mitgliedern, die der Laden hat, ist ein 6-stelliger Etat schon eine fette Sache, muss ich sagen. Ja, da wird wohl auch irgendwo ein größerer Zufluss sein, ne? Also, weiß nicht, wer die finanziert. Ich auch nicht. Also, vielleicht gibt es da ein paar größere Spender von diesen Wissenschaftlern. Das ist so ein, also wir haben ja auf jeden Fall schon längere Geschichte. Ja, das ist eine Uni-Zusammenschluss oder sowas. Irgendwann Studenten oder weiß ich nicht. Solche Beträge sind normalerweise nur vom Staat zu kriegen. Widerstände gegen mehr Diversität. Wie kann man sowas nur machen? In dem alten Vorstand ohne Vertreter des Wissenschaftsrats 4 Frauen und 4 Männer. Vom letzteren ein POC angehört. Der neue Vorstand gehört kein einziger POC mehr an und der Frauenanteil ist gesunken. Aber jetzt sind sie alle progressiv. Ja, ihr seid so gut. POP will eat itself. Es ging halt doch um Machtpolitik und Zugang zu Ressourcen. Die Diversität war nicht mehr als eine Phrase. Sowas aber auch bei den SJWs, man kann es nicht glauben. Bezeichnet auch, dass im einzigen Redebeitrag eines POC-Gruppenmitglieds während der Mitgliederversammlung den Putschistin nicht begeistert für ihren Einsatz für mehr Diversität gedankt wurde. Im Gegenteil, es wurden deutliche Vorwürfe an den neuen Vorsitzenden adressiert. Ja, und noch Freidenker-Alarm, oder wie bei den Leuten. Das ist richtig so ein bisschen eine Bruchstimmung. Entweder wir gehen in die Richtung oder wir gehen in die Richtung, was vorher bei der GWOP. Sie sind ja scheinbar jetzt in die progressive Richtung gegangen mit diesem Putsch. Ja, jetzt erstmal. Wenn sie natürlich mich wieder verlieren, prophezei ich mal. Ja, aber das ist immer die zweite Phase des Übernehmens. Ja, wenn vorher eine Gemeinschaft hast und die brichst dann plötzlich durch in der Mitte, ist auch klar, dass die Hälfte weg ist ungefähr. Nenn alles Rassismus, solange bis du es kontrollierst. Das, wie Linze immer sagt, das ist der Sinn und Zweck von dem Kram. Und dann ist es vollkommen egal, wenn diese Sache in der Nichtigkeit verschwindet. Wenn du es nicht kontrollieren kannst, dann musst du es kontrollieren. Und vor allen Dingen, wenn das noch so Sachen ist, die sich mit deinem Quatsch beschäftigen und warum der Quatsch ist, das musst du unbedingt kontrollieren und das einstellen. Hallo? Wir haben doch hier eine Hegemonie zu verteidigen. Du kannst doch nicht einfach dagegen, hier gegen die Hegemonie sein. Das ist aber reaktionär. Das ist aber gar nicht gut. Das ist aber kontrarevolutionär. Ja, sie wollen ja die Seite der Wissenschaft vertreten, ne? Und, ja, des wissenschaftlichen Sozialismus wahrscheinlich. Der ist auf jeden Fall homogen, oder wie was? Na, alle divers. Ja, interessante Entwicklung auf jeden Fall bei der GWUP. Ja, also RIP, GWUP, sag ich da nur. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Apropos Parawissenschaften. Ja. Die haben eine Seance gemacht da wahrscheinlich, oder? Ja, mit den Leuten aus der Bronzezeit. Wahrscheinlich dicken. Ich weiß nicht, wie sie die verstehen konnten dann, aber. Also, du hast das ein bisschen anders sortiert, weil ich habe ja dazu dass die Quelle eingereicht. Die kommt ja, aber genau, erst. Geh lieber durch, weil ich glaube, das ist ein Bezahlartikel, oder du musst noch das scrollen. Nee, wie ist jetzt ein Bezahlartikel mutiert bei mir? Ach, das hier, das oder ist, wie? Das ist die Quelle, okay. Genau. Also wir haben hier einfach die Meldung, Forscher entdecken nicht-binäre Menschen aus der Bronzezeit in der Zeitung. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, doch mal reinzugucken, was die hier wirklich erzählen. Die haben also, sind durch die Bestände an ausgegrabenen bronzezeitlichen Siedlungen in Europa gegangen und haben dort wiederum den Teil der Bestattung sich angeschaut, wo sie Geschlechter zuordnen konnten zum Beispiel. Ja. Und dann haben sie gesagt, wir haben hier einen weiblichen Körper, der ist aber mit einem Angelhaken bestattet. Und Jäger und Sammler sind ja eigentlich die Männer. Also haben wir hier eventuell nicht eine nicht-binäre Person. Weil die hatte einen Angelhaken, obwohl sie eine Frau war. Und das ist logisch. Also das ist wirklich der Ansatz. Also das mit dem Angelhaken ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es geht um Grabbeigaben. Die sie halt entsprechenden Geschlechtern zuweisen, wobei ich das schon völlig schizophren finde, weil sie gehen da halt mit modernen Geschlechterrollen dran, um dann was zu extrapolieren, was halt in ihrer eigenen Wahrnehmung nur existiert, nämlich non-binäre Menschen. Also, und der Witz ist halt, sie sagen auch nochmal extra, also wir müssen sagen, also diese Menschen, die wir da finden, das sind eben nicht die Ausnahmen, sondern die bilden eine Minderheit. Also hier ist ein ganz einfacher rhetorischer Trick am Werk. Wir haben ja schon bei der Geschichte mit den Transsexuellen des Öfteren diese Geschichte gehabt, dass man die Intersexuellen, also die Menschen, wo durch einen genetischen Defekt nicht ganz klar ist, zu welchem Geschlecht sie ursprünglich gehört hätten, wenn halt diese genetische Missbildung nicht aufgetreten wäre, die benutzen sie ja auch als Schild für ihre Forderungen und konstruieren da einen Zusammenhang, um halt eine Minderheit zu basteln, eine Minority. Dabei sind halt gerade diese intersexuellen Menschen ganz klar Ausnahmen, weil hier ist halt ein genetischer Ablauf so nicht abgelaufen, wie er bei der Mehrheit der Bevölkerung abläuft. Hier hat es eine Fehlbildung gegeben. Und das hat nichts mit einer Minderheit zu tun, sondern das ist eine Ausnahme. Und wenn man hier in so einem hochspekulativen Umfeld wie der Bronzezeit, wo man keine schriftlichen Quellen hat, sondern im Endeffekt nur ja, Grabfunde und vielleicht ein paar Pfostenlöcher und wenn du Glück hast, irgendwo, wo es ein bisschen höher entwickelt war, schon zur Bronzezeit, hast du vielleicht sogar noch Mauern wie in Troja oder so, ja, die unter 18 anderen Schichten vergraben sind. Ja. Also ich kann mir eh vorstellen, dass die Frauen nach der gebärfähigen Zeit oder so da irgendwie auch was teilweise eben mitgegangen sind zum Kriegen oder so, je nachdem, ob das nötig oder sinnvoll war. Ne? Wenn es zu wenige sind so von den Männern, dann geht man vielleicht mal mit, irgendwie, wenn man sonst nichts zu tun hat. Also das finde ich jetzt gar nicht so ungewöhnlich, auch dass da mal solche Beigaben in den Gräbern sind, weißt du? Der French Taunter sagt, Kaffeesatzleserei mit Teeresten und das trifft es ziemlich genau. Sie sagen hier, based on these premises, we analyzed a sample of 1,252 individuals from 7 burial sites in Central Europe, spanning the early Neolithic and the late Bronze Age. 5,500 bis 1,200. And test the hypothesis that prehistoric gender is binary. An Begräbnisstätten. Möchtet ihr das ableiten? Das erinnert mich ein bisschen an die EU und diese komische Istanbul-Geschichte. Da haben sie auch das Gender drin definiert und das Biologische versucht, zur Seite zu drücken oder so. Ich frage mich ja auch, das ist die Wahl von den Leuten selber gewesen, womit die bestattet werden, oder was? Das weißt du doch nicht. Es gibt keine Quellen, Chris. Du wirst es auch nie wissen. Das ist völlig idiotisch. Aber gehen wir mal davon aus, dass das doch irgendwie für die Personen irgendwie typische Gegenstände sind, sagen wir mal. Das würde ich schon so sagen. Oder vermuten. Das ist aber schon wieder antifeministisch von uns hier. Ja, aber dann ist es doch eher wieder ein Binary, wenn du dann sagst, das sind aber doch männliche oder weibliche Attribute, die diese Gegenstände hast, dann hast du das Binary doch bewiesen. Es ist doch völlig irre. Und sie sagen auch selber, dass das halt alles nur ihre Hypothesen sind. Aber das nennt man heutzutage Forschung. Wir gehen auf einen Friedhof, graben ein paar Leute aus und gucken mal. Das würde dann jedenfalls bedeuten, dass die Frauen doch nicht so unterdrückt waren, dann alle. Das kann aber auch nicht sein. Zeit von 5500 bis 1200 vor Christus, das ist länger als unsere christliche Zivilisation existiert. Und dann wollen die da einen Überschlag drüber machen und sagen, hier, da gab es gar keine da gab es gar keine binären Geschlechterverhältnisse. Vor Christus, da war alles für die vor Christus, ist alles nach Christus ist doch auch binär. Also alles Wissenschaft. Das Binäre wollen wir nochmal aussparen da. A certain degree of subjectivity is also noticeable, for example, in the attempt to hierarchize objects considered masculine or feminine attributes within one assemblage, or in the difficulty of assigning some objects to clear use categories. Sie haben da rumgestümpert und haben sich, es ist keine Wissenschaft, es ist reines, oh, wie interpretiere ich das denn heute mal? Was steht denn bei Adorno? Ich finde das. Was hat Judith Butler zur Bronzezeit gesagt? Furthermore, these sites are frequently referred to in relevant literature on prehistoric gender. Relevant literature on prehistoric gender. Ich habe ja selber so einen absoluten Archäologie-Hau. Also, wenn ich irgendwo alte Steine sehe oder weiß, dass die in der Nähe sind oder ich hab alle möglichen mythischen Orte in Griechenland abgefahren in meiner Jugend, in Delphi, in Olympia, in Mykene, Athen, was weiß ich wo. Also hier tut mir das wirklich weh, wie eine meiner absoluten Lieblingswissenschaften zerhackt wird. Ja. Archaeological Gender ist ein Begriff, der in dem Artikel auftaucht. Das archäologische Gender, seid ihr bescheuert? Da wird einfach tief gegraben bei denen. Ne? Ja, aber ich meine, dass jetzt so eine Frau sich ein bisschen männlich verhält, wird das ja sowieso nicht non-binary. Ist immer noch was ist denn, wenn ihr Mann von einem Mammut zertrampelt worden ist und sie danach irgendwie angeln musste? Ja, genau. Du wirst es nie erfahren. Deswegen ist das hier keine Wissenschaft, sondern Fanfiction. Bronze Age Fanfiction. Wer gesagt hat, das können wir damit reinschmeißen. Ja, nee, das Zeug, das ist zu kostbar. Hier ist es ein bisschen Angelschnur, das passt schon. Ja, aber bei der GWUB gilt das zunächst alles. Genau. Und hier, only roughly 30% of all burials provide enough data to compare biological sex with archaeological gender, while the remaining part is either partially determined or completely undetermined. Also sie konnten sowieso nur von 30% dieser 1200 Bestattungen irgendwas ableiten. Ja, aber ehrlich mal, es war damals das jetzige Jahr, ne? Es war 500 BC und gehen wir mit der Zeit. Aber BC wussten die doch noch gar nicht. Ja, das ist der fossile Genderismus einfach. The possible existence of a non-binary minority throughout Europe's late prehistory encourages a reflection on what the divergence from the binary gender model could imply for our understanding of prehistoric European societies. Bitte lasst die Archäologie in Ruhe. Tut's mir zuliebe. Macht mir das nicht auch noch kaputt. Alles kommt jetzt auf den Plan. Jeder Bereich. Und was diese Zeitung da draus macht, das ist eigentlich das Allerschlimmste daran. Hast du das noch offen? Oder hast du es schon zugemacht? Forscher entdecken nicht-binäre Menschen aus der Bronzezeit. Ja, genau. Follow the science, meine Damen und Herren. Follow it. Into the abyss. Ja. Forscher entdecken non-binäre Menschen aus der Bronzezeit. Forscher entdecken Bigfoot. Forscher entdecken den Yeti. Forscher entdecken Shangri-La, Eldorado und was weiß ich, Narnia. Und dafür, dass es so üblich gewesen sein soll, haben sie das aber ganz schön spät entdeckt. Ne? Ja, die Mainstream-Wissenschaft wollte das wieder verschleiern, die nicht-binären Menschen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber wir haben es geschafft. Die Christen haben alle Dokumente damals zerstört über nicht-binäre Menschen. Es ist Erika von Denig-Innen. Die Erika von Denig-Innen ist eigentlich ein guter Stream-Titel, würde ich sagen. Ja, Dan sagt, sie haben versucht, der Wissenschaft zu folgen, aber sie haben halt eine Restraining Order gekriegt. Ja. So ungefähr sehe ich das auch. Alter Schwede. Wie wird Deutschland queerfreundlicher? Habt ihr euch das nicht auch schon die ganze Zeit gefragt? Wann wird es in Deutschland endlich queerfreundlicher? Es ist ja schon nicht mehr auszuhalten. Ja, wie grüßt man die Leute eigentlich? Man kann nicht Hallo sagen oder so. Heil queer? Ich weiß es nicht. Bevor du begrüßt, musst du erst fragen, wie. Das ist ja klar. Stimmt. Aber wie spreche ich die Person an, wenn ich sie nicht begrüßt habe und sage... Bevor ich dich grüße, ja, wie ist denn dein Pronoun? Wahrscheinlich. Ach so, ja dann hallo hi oder so. In dem vor 2 Wochen veröffentlichten Ranking zur Queerfreundlichkeit in Europa liegt Deutschland auf Platz 15. Hä? Oberes Mittelmaß. Hä? Wie werden wir endlich queerfreundlicher? Oh. Hä? Ich weiß wie. Mehr Operationen von gesunden Menschen. Ja, genau. Die Platzierung Deutschlands begründet die Studie unter anderem damit, dass es keine Gesetze gegen Hasskriminalität gegen LGBTQ-Menschen gibt. Oh ja, es gibt, das ist wichtig. Es genau. gibt glaube, Gesetze gegen Hasskriminalität, ihr Nasen. Ja, aber das steht da nicht, steht da denn LGBTQ-Menschen drin in dem Gesetz? Nein, das muss da nicht drin stehen, weil da steht Menschen drin. Dann gibt es doch gar keine Gesetze. Tu doch nicht so. Das steht auch im Grundgesetz schon drin, gilt nur für die Mehrheitsgesellschaft, oder? Ich glaube, das ist irgendwie... Die Gleichstellung in der Familienpolitik hat auch noch Defizite. Und deswegen sind wir nur Mittelmaß. In Frankreich und Norwegen liegen laut der Studie beide vor Deutschland. Unter anderem, weil beide Länder bereits Gesetze zur Bekämpfung von Hasskriminalität wegen Homophobie erlassen haben. In Frankreich zudem die sogenannte Konversionstherapie verboten. Eine Pseudotherapie zur angeblichen Heilung von homosexuellen Neigungen. Ja, bei uns führen wir die gerade ein. Chemisch unterstützt. Was ist das denn anderes als Konversionstherapie? Oh, du fühlst dich irgendwie zum gleichen Geschlecht hingezogen. Oh, du fühlst dich manchmal ein bisschen weiblich oder männlich. Schnipp, schnapp. Nimm doch mal ein paar Pillen. In Deutschland ist dieses inzwischen zwar für Minderjährige verboten, aber nicht für Erwachsene. Ja, weil ein Erwachsener das Recht hat zu machen, was er will. Und wenn er sagt, vielleicht kann Gott mir helfen, weniger schwul zu sein, warum soll er das dann nicht ausprobieren dürfen? Ja, eben. Also das ist ja wohl totaler Quatsch. In Norwegen ist der Ideenimport mit ARD-Korrespondentin Sophie Dunges im Gespräch, denn das Land schneidet bei der familienpolitischen Gleichstellung deutlich besser als Deutschland. So heißt dieser Podcast hier, Ideenimport. Ideenimport, alter Schwede, ja, Narrativimport, oder wie? Die Ehe für alle wurde dort fast 10 Jahre früher als in Deutschland erlaubt. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Rückdatieren? Und die Akzeptanz für queeres Leben ist in der Gesellschaft mittlerweile deutlich größer. Ja, warum die hier sinkt? Das ist einmal, weil ihr den Hals nicht voll kriegt und die normalen Leute irgendwann auch sagen, es ist mal gut. Ich muss nicht überall eine Regenbogenfahne sehen, wo ich hingehe. Und auf der anderen Seite habt ihr einen Haufen Menschen mit einem kulturellen Hintergrund in dieses Land geholt, die Homosexualität deutlich negativer sehen. Aber wir kriegen ja, Deutschland kriegt ja die schlechte Bewertung in eurer Studie. Ne? Deutschland. Ich meine, nicht, dass es mich schert, aber lächerlich ist es trotzdem. Ja. Und nein, wir müssen nicht noch queerfreundlicher werden. Wir sind, jeder kann hier machen, was er will, solange er sich an die Gesetze hält. Und wenn jemand sagt, irgendwie, wenn jemand jemanden angreift, weil er halt, was weiß ich, schwul ist zum Beispiel, dann wird das geahndet. Es ist nicht so, dass wir alle sagen, naja, komm mal, lass ihn in Ruhe, war ja nur. Das gibt es nicht mehr so. Das war vielleicht bei den 60ern so, ihr Nasen. Ideen im Akzeptanzproblematik, die sehe ich auch irgendwie gar nicht so. Also, die Leute, die können doch durch die Stadt laufen oder sowas und völlig unbehelligt bleiben. Also. Nee, völlig unbehelligt nicht. Es gibt ja ein paar Kulturkreise, die da große Probleme mit haben. Ja, Dingen. Das möglicherweise genau. Und ja, sicher, das kommt auch vor und das wird aber in der Regel sowas auch ein Einzelfall. Naja, nach Sachen, die ich so gehört habe, ist es wohl nicht so ein Einzelfall, sondern in den letzten Jahren ziemlich sich häufender Einzelfall. Den Wenn wir uns nicht alle umtaufen lassen, heißen dann irgendwie L'Horizon oder Big Clit oder irgendwie sowas, um transfreundlicher, queerfreundlicher zu werden. Ja, ich habe ja vorhin schon gemeint, die ganzen Leute in der Bronzezeit, die sind auch alle L'Horizon mit Nachnamen. Haben die in dem Namensschild hinten gefunden, was in dem Leibchen drin war. Genau. Ja, endlich ja. Queerfreundlicher. Ne? Endlich, ja. Ne? Also finde ich gut, dass da mal was passiert. Ja. Das ist öffentlich-rechtliche Mädchenluft auch dabei. Ja. Ja. Ideen importiert von irgendwoher. Mhm. Ja, wenn wir ungeprüft Menschen importieren, können wir ungeprüft Ideen importieren. Ich meine, was soll schon passieren? Ja, das sind ja auch nur gute Ideen, wie die Leute dürfen nicht mehr sagen. Das sind Fachideen, die später unsere Rente zahlen. Ja, wahrscheinlich. Wertvoller als Gold. Apropos Fachideen. Hier ist Pausbacke. Juhu, Lisa! Liebe queere Community, Hass und Gewalt gegen LGBTIQ. Das ist die richtige Begrüßung, über die wir uns gerade gefragt haben, wie die richtige Begrüßung ist. Guten Tag, Hass und Gewalt gegen LGBTIQ, darf ich bitte Ihr Pronomen wissen? Das ist so wie bei den Klingonen, irgendwie Ehre, Kanes, Hass und Gewalt. Ach. Gibt es leider überall auf der Welt. Dagegen setzen wir heute ein Zeichen am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Mit großer Sorge sehe ich, wie in Uganda Gesetze verschärft und queere Menschen in Lebensgefahr gebracht werden. Wieso? Ich dachte, ihr wollt Gesetze verschärfen. Jetzt wieder nicht, oder wie? Ja, andersrum verschärfen wohl, aber Uganda, darüber machst du dir Sorgen, echt? Ja, aber nicht so, die Leute konnten davor noch Sachen tun, die schlecht für die Gesellschaft sind. Dafür sind Gesetze auch da, dass die Leute nur Sachen tun, die gut für die Gesellschaft sind. Machen wir doch hier in Deutschland genauso, oder nicht? Ja, das mit dem Gut und Schlecht ist immer so eine Interpretationssache. Ja, ach, los. Sollten diese Leute sich vielleicht mal denken, so, ach, vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn wir ständig irgendwelche Gesetze machen, dass die Leute dies, das und jenes unbedingt tun müssen und so ihre Ansichten zu haben. Vielleicht ist es besser, wenn man die Leute einfach machen lässt. Und die Gesetze für alle da sind. Nee, das kann nicht richtig sein. So simple, sich auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Nimm den Leuten nichts weg. Hau den Leuten nicht einen über den Kopf. Sowas. Und vollkommen egal, was die für ein Gender haben. Aber nee, das geht ja nicht. Sondern wir brauchen irgendwelche. Wenn die rechtsextrem sind, Onkel Chris, dann darf ich die auch nicht hauen. Nee, auch nicht. Das muss ich meiner Freundin Lina sagen. Ja, wir brauchen irgendwelche Ideologiegesetze. Um die guten Menschen zu schützen, ja. Das haben die da auch. Ja, was würden sie denn jetzt, Elisa? In Florida ist es seit kurzem verboten, Kinder in Schulen über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität aufzuklären. Das war irgendwie ein bisschen strohgemannt, was du da gemacht hast. Und du hast weggelassen, dass das Altersbeschränkungen sind und so. Und du hast auch, naja, egal. Ja, sie hat alles weggelassen, aber das kommt halt an, ne? Das Das ist ist halt. so geil, dass diese ganzen Begründungen immer nur funktionieren, wenn man die Lügen miterzählt, ne? Deutschland führt 0:1 im Eishockey-WM-Finale. Hey. Wir könnten heute Abend echt eine Situation, eine Sensation erleben. Ach du Scheiße. Eine Ins Sensation, Finale. okay. Achte Ja, Minute. gegen 0 wen zu spielen wir 1 überhaupt? durch John Jason Peterka gegen Kanada, gegen wen sonst? Okay. Gegen wen spielt man im Eishockey-Finale? Ja, weiß nicht, Finnland oder so. Nein, Kanada ist schon eigentlich fast gesetzt. You know nothing about Eishockey. Zurück zu Ja, Lisa. I'm not your buddy guy. Ja, zurück zu Lisa. Jetzt habe ich vergessen, was ich gerade sage. Ach ja, Entschuldige. es ging um das, was bei ihr hinten raus in das, was bei ihr angekommen ist von Florida. Und ich bin mir noch nicht mal so sicher, dass das wirklich gelogen ist von diesen Leuten. Ich glaube einfach, das ist halt der Filter. Das ist halt dieses im Endeffekt ja Dingsbums hier, wie heißt es, na, sowieso. Stille Postgespiele, was ihr da macht mit irgendwelchen Aktivisten, ne? Und also oder Journalisten. Du hast halt so das 30-fach Wiedergekäute und das ist halt das, was davon übrig bleibt. Von der eigentlichen Information. In Florida ist Aufklärung verboten. So, Punkt. Oder in Florida werden Bücher verboten und diese ganzen Sprüche, ne? Also, das ist halt das, was übrig bleibt. Und in Ungarn steht es seit 2 Jahren unter Strafe, queere Menschen zu zeigen. Medien. Ja, ist auch die Frage, was das jetzt genau ist. Weiß das jemand von euch, was sie damit meint, zu zeigen? Wie soll ich jetzt, hab ich jetzt nicht richtig Ja, die hatten zugehört. ja auch eingeschränkt, was irgendwie in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Da gab es da auch hin und her. Oh, Orban verbietet Bücher und so. Ich glaube, die dürfen nicht mehr offen ausgelegt werden oder sowas. Ach so, die sollen, glaube ich, auch in der Schule, in Schulbüchern solche Geschichten nicht drin haben. In Also Schulen. gut, das weiß keiner von euch, was genau da gemeint ist. Genau weiß ich es nicht. Medien dürfen nicht über LGBTIQ-Themen berichten. Und hier in Deutschland nehmen Übergriffe und Gewalt gegen queere Menschen zu. Auch im Netz. Ja, und das ist genau das, wo ich von Leuten aus der Community gehört habe, dass das wohl ziemlich klar sein soll, von was für Menschen diese Gewalt, die da zunimmt, ausgeht. Wobei man natürlich auch noch sagen muss, man muss ja halt auch fragen, was sie mit Gewalt meint, weil sie ja jetzt gleich zum Netz kommt. Und da findet keine Gewalt statt, Lisa. Das kann ich dir direkt sagen. Im Netz stehen Transpersonen, Lesben, Schwule und andere im Fokus schlimmster Beleidigungen. Das ist auch schon mal so schön. Und andere. Ne? Jetzt sind die Schwulen mit Abstand das Größte in diesem LGBTQI-Ding. Sind die Schwulen mit Abstand. Viel, viel mehr als die ganzen anderen zusammen. Und jetzt sind es Sonstige. Das sind die Sonstigen. Ne, Lesben und Trans, das sind jetzt die Wichtigen. Und dann, ach, gibt es da sonst noch was? Ja, die anderen halt, ne? Diskriminierte Männer kommen immer ganz am Ende. Ja. Achte mal drauf. Ist nun mal so. Na, sie ist ja auch nicht Männerministerin, von daher ist es ja auch Ja, nicht ihr genau, das auch. Fachbereich. Mein Ziel und das der Bundesregierung ist, LGBTIQ vor Gewalt und Hassrede zu schützen. Wahnsinn, wie will man das denn machen? Das geht doch überhaupt gar Vor nicht. Hassrede schützen, ja. Ja, eben. Ja, mit dem Gesetz gegen Hassrede schützt du die Leute vor Hassrede, ist doch klar. Ja, so wie die Waffenverbotszonen gegen Messerstechereien helfen. Genau. Ja, die ganzen Leute, die sich denken, so, ich würde jetzt eigentlich eine Hassrede machen gegen die, denken sich dann, ach nee, es ist ja verboten jetzt. Kann ich ja jetzt keine Hassrede machen. Und dann machen die keine Hassrede und dann sind die Leute geschützt vor Hassrede. Der So gute Fake-Account hat läuft das die ja dann. Fakten zum Thema Ungarn nachgeliefert. Am 15. Juni 2021 beschloss das ungarische Parlament mit Stimmen der Regierungspartei Fidesz unter Viktor Orban und der rechtsextremen Partei Jobbik ein Gesetz, das die Darstellung von Homosexualität gegenüber Minderjährigen verbietet. Okay. Ich hatte da sowas im Kopf mit Büchern. Die Darstellung, ne? Ja, naja, ich meine, ein homosexuelles Pärchen in einem Fernsehfilm oder so ist jetzt auch nicht so. Ist jetzt auch nicht so, wovon das Abendland untergeht oder so, meine Güte. Nee, also das aber, übertrieben. Aber ein Land hat durchaus das Recht, sich andere Regeln zu geben. Ja, genau. Und vor allem wieder, oder so. Ja, da ist ja die Frage, was das dann verloren hat. Das ist doch autonome Selbstbestimmung, also einfach Demokratie. Das ist ja, ja das, was ich an der EU schon ja echt merkwürdig Ding, finde. Was ich jetzt nicht verstehe mit die Darstellung, was das jetzt genau, weil daran hängt es halt alles. Weil ich finde es halt nicht gut, wenn jetzt ein Land, also ein Land sollte eigentlich nicht bestimmen, was für Kunst oder so in dem Land irgendwie passiert, per Gesetz. Ja, gut, aber ich meine, bei uns gibt es ja auch Regeln dafür, was Minderjährige sehen dürfen. Und als Computerspieler. Ja, was Minderjährige sehen dürfen, aber das steht da jetzt in dem Kommentar zumindest vom Fake-Account jetzt nicht drin. Doch, das was die Darstellung von Homosexualität gegenüber Minderjährigen verbietet. Ist ja, der zweite Teil von seinem Ding. Genau? Dass du Kindern, dass du Kindern kein Buch schenken darfst, irgendwie von. Was weiß ich, wenn Harry Met, ja, wenn das denn so wäre, dann wäre das was. Aber wie gesagt, ich, keine Ahnung. Ich weiß es halt nicht genau und wir wissen es auch alle nicht genau. Und ja, man hat ja eine pauschal will ich das halt nicht sagen. Das ist generell irgendwie der Staat da. Ich meine, das ist dasselbe, was Florida gemacht hat im Endeffekt auch. Also ja, das weiß das ich auch aus den Schulen rausgenommen. Es kommt sich halt wieder, was ist die Darstellung? Ist das jetzt auch, ich mache eine Breitparade oder so? Ist das dann auch die Darstellung? Weil jetzt ja eventuell zu sehen wird, das ist ja bei diesem Kinderschutz immer so das Problem. Ja, du kannst ja sagen, okay, dies, das und jenes sollen Kinder sich im Internet nicht angucken. Ja, finde ich richtig. Aber wenn das dann hinterher heißt so, Erwachsene dürfen sich jetzt auch nicht angucken, weil es ist ja im Internet und das könnten ja theoretisch Kinder auch sehen. Denkt denn keiner an die Kinder? Ja, eben. Dann ist es halt diese Geschichte. Ne? Also, ja, natürlich. Wie okay. Mit allem, was in die Richtung Zensur geht, macht man mehr kaputt, als man richtet eigentlich. Schauen wir mal, was Pausi Lisa weiter zu sagen hat. Wir haben deshalb im Strafgesetzbuch die Voraussetzungen dafür geschaffen, Hasskriminalität stärker zu bestrafen. Und das ja, eben war es noch überhaupt nicht illegal, jetzt wird stärker bestraft. Also, ich weiß nicht, ich kriege hier Mixed Signals irgendwie. Das ist nur eine Maßnahme aus dem ersten bundesweiten Aktionsplan Queer Leben. Zudem haben wir die Diskriminierung von schwulen und bisexuellen Männern sowie Transmenschen bei der Blutspende beendet. Und ja, die es nicht mehr gab. Was für eine fucking Diskriminierung ist es, kein Blut spenden zu dürfen. Und durften sie ja. Es gab ja schon einen Kompromiss, dass sie es dürfen, nur halt eben, dass es halt abhängig ist vom Lebensstil, was ja auch Sinn macht. Es ist nicht mehr pauschal verboten, war es nicht mehr. Aber behaupten sie natürlich trotzdem. Wir haben das Diskretionsgebot für queer Geflüchtete abgeschafft. Das Diskretionsgebot für Queer-Geflüchtete. Was ist das? Ich weiß es nicht. Irgendwas, dass sie nicht sagen dürfen, dass sie queer sind oder so. Keine Ahnung. Oder dass sie sagen müssen, dass sie queer sind. Ich weiß es nicht. Kein Plan. Dass es erlaubte, Asylanträge von LGBTIQ-Geflüchteten mit dem Hinweis abzulehnen, ihnen drohe ja in ihrer Heimat keine Gefahr, wenn sie nur ihre sexuelle Orientierung versteckten. Ach ja, das ist es. Ja. Das ist es dann. Ja. Ja, die Zahlen sind auch steigend, habe ich gehört, von den LGBT-Menschen, die aus dem Ausland kommen. Darüber darfst du raten, warum, ne? Also, wenn das bei uns speziell behandelt wird und einen Bonus gibt sozusagen, ja, dann nehmen sie den eben mit, wenn sie das nur sagen müssen. Halt noch eine Parallelgesellschaft. Warum nicht? Wir haben ja noch keine. Ja. Können noch ein paar brauchen. Die Gesellschaft kann nie gespalten genug sein. Teil und Herrscher. Tja, aber wisst ihr denn wirklich, wie viele Leute das jetzt betrifft? Weil ich bin mir ja nicht so sicher, ob irgendwelche Islamisten jetzt einfach so nach Deutschland kommen und sagen, ja, ich bin so ein Popo-Pirat hier. Lass mich rein. Kann ich mir nicht so ganz vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, du hebst die Anzahl und damit hebst du die Anzahl der Hebel, die die politische Queerness benutzen kann, um Dinge durchzusetzen. Ja, ach so meinst du das, ja, okay. Naja, es reicht ja, wenn am Ende der Anwalt das rät oder so und dann sagst du ja, okay, dann sagen sie das halt vor Gericht. Nee, so. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die Islamisten sowas einfach so behaupten würden. Ja, das sind ja auch nicht alle so streng, also. Wenn wir nicht, vielleicht ihre Heimat nicht verlassen oder so. Also weil es im Koran drin steht, dass man lügen darf, ja. Dann weiß ich nicht, ist das so? Ja, ich glaube schon, ja. Ist ja da drin steht, ja. Unter Umständen so. Halt, wenn die Umstände gegeben sind, dann. Noch in diesem Jahr werden wir das diskriminierende Transsexuellen-Gesetz abschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. Aber auch gerade wieder volle Kanne die Aktivisten-Lingo übernommen, ne? Das diskriminierende Transsexuellen-Gesetz. Ja, und hier ist die Dame jetzt wieder voll Frauenministerin, ne? Es gibt dann bald noch mehr Frauen, von denen sie Ministerin werden. Guck mal, wie sie grinst. Guck mal, wie sie grinst. Ah, macht dir das Spaß. Und das wird ein Meilenstein für die Menschenrechte. Ein Meilenstein. Ein Meilenstein für die Menschenrechte, Leute. Ja, mit Sicherheit. Seid ihr etwa Menschenfeinde oder was? Wollt ihr nicht die Menschenrechte? Wollt ihr nicht den Meilenstein für die Menschenrechte haben, ihr Menschenfeinde? Allen, die sich für die Queer Community engagieren, danke ich heute ganz besonders. Seid weiter laut, seid stark und bleibt sichtbar. Ich bin an eurer Seite. Denn ihr spaltet die Gesellschaft und wir können dann einfacher durchregieren. Ja. Danke dafür. Man kann aber von zu Hause aus demonstrieren, seine Meinung sagen. Ja, finde ich auch. Keyword Warrior. Man muss sich nicht in vielen Städten versammeln. Genau. Man muss sich nicht auf die Straße kleben. Man kann auch so gehört werden, wenn man nicht laut ist. Ich wiederhole meinen Appell. Ja, Hannover ist früh dran mit CSD. Ich glaube sogar fast sind immer die Ersten. Ich höre zumindest vorher von nix. Auf jeden Fall gibt es hier den Freundeskreis Hannover, die bei Twitter oder nee, Instagram sich hier bezogen haben auf den Andersraum. Den kennt ihr ja auch alle. Die sind nämlich der Veranstalter von CSD in Hannover. Und schreiben hier, ist das nicht eher eine Party? Der CSD ist fröhlich, aber auch kämpferisch. Ja. Fröhlich kämpfen, das kennt es nicht. Hier werden politische Forderungen erhoben, Ausrufezeichen. Es geht um Selbstbestimmung, soziale Gerechtigkeit. Moment. Soziale Gerechtigkeit. Ja, ja. Alles aufgeschrieben, auf sich fahren. Chancengleiche Arbeitswelt und Klimagerechtigkeit. Ja, auch das auf die Fahnen geschrieben. War noch Platz drauf. Ja, Klimagerechtigkeit, ne? Weil wir kennen es nicht. Jetzt verbrauchen die Schwulen schon weniger CO2 oder was? Und dafür wenn du nicht hingehst und nicht dafür bist, dann bist du eben auch gegen Klimagerechtigkeit, ist so klar. Und dann schämen die schon auch vorher was. Für diese Themen kämpft man am besten halbnackt in sexy Outfits, indem man so Disco-Musik zugedröhnt auf irgendeinem LKW-Anhänger steht. Ich habe verstanden. Ja, Selbstbestimmung. Das ist, glaube ich, soziale Gerechtigkeit, oder? Oder ist das Klimagerechtigkeit? Ich weiß nicht genau, aber eins davon. Ja, ja, widersprüchlich ist es auch noch. Aber wenn das zu dröhnen bis zum Dienstag anhält, dann macht man chancengleiche Arbeitswelt. Ja. Ja, man braucht einen sehr hohen IQ, um das um beim CSD mitlaufen zu können. Nee, um das uns als gute Musik zu verstehen, wobei das Q für queer steht. Das I weiß ich nicht. Ich bin nicht queer. Soll ich trotzdem kommen? Ehrlich, mach mal davor. Ja, auf jeden Fall. Alle Menschen, die sich solidarisch zeigen möchten, sind herzlich willkommen. Und es geht, wie gesagt, auch um viel mehr als nur um queere Themen. Es geht um viel mehr. Es geht quasi um alles. Arbeitswelt, Klimagerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Ja, hallo. Wie kann ich mitmachen? Das Wichtigste ist, dass du kommst. Wenn du magst, bring Familie und Freunde innen mit. Vielleicht habt ihr auch ein Schild oder Banner dabei. Boxen mit Musik. Muss man aber vorsichtig sein. Tragen die dabei Handschuhe? Oder wenigstens Ohrenschützer? Boxen mit Musik. Ein schönes Outfit, ganz wie du magst. Außerdem kannst du Fahrzeuge für die Demo und Infostände anmelden. Okay. kann ich meinen Hammer mitbringen. Infostand von ein Fahrzeug so? Anmelden. Kann ich meinen Infostand von der AfD hier anmelden? Klimagerechtigkeit. Ich muss aber auf der Hälfte des CSD nachtanken. Das schafft der Hammer sonst nicht bis zum Ende. So ein Tankfahrzeug mitschicken, das ja, genau. Während des Rollens betankt werden kann. Oh Mann. Wo kriege ich beschissene Musik her, die ich spielen kann? Klimagerechtigkeit. Ja, es hat alles mit allem zu tun. Es sind alles linke Geschichten. Ne? Aber diese Queerness-Geschichte ist nicht links. Ne? Ist gar nicht links. Und das ist auch nicht irgendwie nur ein Vehikel, um die Leute zu radikalisieren für irgendwelche Scheiße, postmodernen Quatsch oder so. Und alles irgendwie unter dieses Dach zu packen und dann quasi zu sagen, wir nehmen uns die realen schwachsinnigen Anfeindungen, die Leute ertragen müssen, einfach nur, weil sie in ihren Schlafzimmern das machen, was sie machen wollen, und übertragen das auf Klimagerechtigkeit und chancengleiche Arbeitswelt. Mit anderen Worten, stellt mehr von unserer Sorte ein und die Leute sollen im Kleid rumlaufen und politisch agitieren irgendwie in irgendwelchen Firmen oder so. Soziale Gerechtigkeit. Ja, also... Aber auch ja, ich befürchte auch, wenn du da wirklich mit deiner ganzen Familie hingehst, dass das vielleicht das Gegenteil bewirkt als Solidarität oder so. Fröhlich, aber auch kämpferisch. Ja. Ich bin so fröhlich. Das kann ja schon mal ein bisschen schocken, wenn deine Oma hingehst. Ja, Omas habe ich da nicht so viele gesehen, weil ich war ja gestern auch da und habe mich mal ein bisschen umgeguckt. Also, was bist du da? Was Hund oder wie? Nee, ich habe mich so monochrom angezogen, wie ich irgendwie konnte. Okay. Damit die Leute auch gleich sehen, dass ich nicht dazugehöre. Und naja, jedenfalls, das erste, was mir aufgefallen ist, es gibt ja auch immer so einen Stand von der Polizei für so Recruiting, also wo quasi so ein paar recht männlich aussehende weibliche Polizistin wahrscheinlich ihre Geschlechtsgenossinnen dazu motivieren wollen, dass sie auch zur Polizei gehen. Und das weiß ich noch, das war vor ein paar Jahren, war das immer so ein kleiner, so ein Gartenzelt eigentlich, ne, wo du so einen kleinen Tisch drunter stellen kannst und so vier Stühle oder so. Mhm. So wie aus dem Schrebergarten. Und jetzt mittlerweile ist das irgendwie ein dickes, fettes Auto von der Polizei irgendwie. Ja. Und dann noch irgendwie so vier Stehtische und so eine riesige Fahne, die man schon von Weitem groß sieht. Also so eine Beach Flag. Und natürlich klebt auf der Beach Flag die Progressive Pride Fahne. Also die bei den dazugehören oder was, ja? Die diese beiden Ministerien nicht hissen dürfen. Trotzdem nicht hissen dürfen. Ne? Also bei den Ministerien haben sie ja nur die Regenbogenfahne ohne Zusatz genehmigt bekommen. Und also die Paus hat ja letztes Jahr trotzdem die Progressive da hochgezogen. Also das ist ja die mit dem Sternzerstörer Schatten von Trans und Braun und Schwarz drauf. Und jetzt seit neuestem ja noch mit diesem Kreis für Intersexualität steht da, glaube ich. Ja. Und dann gab es da so mehrere Zelte, irgendwas mit Kinderkram irgendwie, aber das war irgendwie so ein Schminken, was sie da veranstaltet haben. Das klingt zwar erstmal ein bisschen ominös, aber war jetzt eher so, wie man das halt bei diesen Volksfesten so häufiger irgendwie so ein Ding, wo die Kinder irgendwie geschminkt werden. So, ne? Ja, genau, sowas halt in der Art. Und die Leute, die da jetzt standen, waren jetzt auch nicht irgendwelche Dreckqueens oder so. Also es war halbwegs normal. Die komische Musik, von der wir schon gesprochen haben, war auf jeden Fall präsent, war unglaublich nervtötend. Hätte ich auch im Leben nicht ausgestanden, da irgendwie den ganzen Tag rumzustehen und so einen Infostand da zu besetzen. Und ansonsten waren die natürlich alle da. Ne? Also die 12 Grünen, Stunden Scooter, ne? Die Grünen, die Partei, die ja in Hannover auch sehr penetrant und ätzend sind, aus meiner Sicht. Die FDP war auch da, weil größtenteils irgendwelche von Julis, die auch Sachen da in sozialen Medien rausgehauen haben, von denen ich mich eigentlich nur distanzieren kann, wo ich nicht mit... Haben sie wieder nach ihren Geschwistern begehrt, oder was? Nee. Einfach nur das Ganze, was wir von Frau Paus gerade auch schon gehört haben. Das ganze Current Year Krempel halt aus Uninformiertheit heraus. Und da ist mir noch aufgefallen, bei diesem Infostand vom Andersraum, wie gesagt, die sind ja auch Veranstalter, da konntet ihr euch Flaggen kaufen. Und die hatten ohne Scheiß diese ganze Bandbreite da. Also dieses Ganze, was man da alles so kennt von unterschiedlichen Sexualitätsflaggen, konntet ihr euch für 12,90 Euro oder so, hat es irgendwie 12,60 Euro oder irgendwas mit 12 Euro auf jeden Fall, ein paar zerhackte, konntet ihr euch da so eine Asexualität oder was auch immer wie Reitfahne da kaufen. Von denen und dann damit demonstrieren gehen. Alter Schwede, ey. Aber das ist total organisch, Leute. Das ist auf jeden Fall als echte politische Bewegung und nicht nur so ein Event, wo man irgendwie dazugehört, indem man nicht dazugehört. irgendwelche kleinsten Minderheiten denen irgendwie angehört oder so. Das ist total ernst und aber auch kämpferisch und fröhlich. Alter Schwede, ey. Wow. Ja, und dann gab es noch Bratwürste und ein Stand vom BDSM e.V. Hannover. Ist das immer neben und der sozialen Medien oder was? Und der sozialen Medien oder was ist BDSM e.V.? Nee. Boykott und Divest, nee. Nee, prügeln und fesseln und so. Sag mal, ist das immer am gleichen Tag und in allen Städten oder wie ist das? Nee, das ist eigentlich ist der Breitmonth, ja, der nächste ist der Breitmonat, ist ja eigentlich der Juni. Ach so. Aber in Hannover ist es immer am Pfingstwochenende. Und irgendwie sind die damit immer die Ersten. Aber die müssten doch wissen, an welchem Tag die Schwadronen von Transsexuellen damals die Polizei vertrieben haben, um die armen Schwulen zu schützen. Ja, aber es sind doch wahrscheinlich Dorf. Mittlerweile nicht mehr die Transsexuellen, sondern jetzt sind noch die Hälfte Nicht-Binäre dabei und so. Also mein Onkel ist damals für die asexuellen Brigade gestorben. Wahrscheinlich, ja. Am T-Day. In Wellen haben sie sich gegen die Polizeiwache gemacht. Ja, wahrscheinlich. Non-binary! Es war die beste Generation. Nur nicht die letzte. Ja. CSD ist fröhlich, aber auch kämpferisch. Hier werden politische Forderungen erhoben. Hoch die Forderungen! Hängt sie höher! Die Forderungen. In Minecraft. Ja, was soll man dazu noch sagen? Aber warum ist eigentlich irgendwann im Mai dieser komische Tag der internationalen Dingsbums mit Bis, der Ida Trans, irgendwas? Und dann direkt danach ist der Pride Month. Und dann ist auch noch Trans Remembrance Day, Black History Month. Man hat das Gefühl irgendwie. Ja, das musst du alles mitnehmen. Das ist sonst... Kennst du diese Gänse, die so gestopft werden, damit die Leber fett wird? So komme ich mir manchmal vor, was Denkmal angeht. Von den Sakramenten irgendwas fehlt, dann kommst du nicht in die Hölle. In den Himmel. Dann kommst du in die Klimahölle. Stattdessen. Hell is from here to eternity. Nach dem Fegefeuer. Ich glaube, das ist auch mit dieser Musik da von gestern. kommst du dann irgendwann in den Klimahimmel. Oder in die Klimahölle, eins von beiden. Da scheint den ganzen Tag die Sonne. Und man sieht den ganzen Tag natürlich einen Regenbogen. Ja, und noch so ein... obwohl der Regenbogen, den sieht man auch gar nicht über den Wolken, oder? Also von daher... Der Himmel ist total queerfeindlich. Dann hängen wir halt Fahnen auf. Musst du auf dem CSD kaufen, mitnehmen. Ja, aber das ist ja ein perfektes Bild eigentlich. Wenn du dir die mit ins Grab legen lässt, dann machst du auch den Archäologen die Arbeit leichter. Ja, weißt du, dann kannst du einfach auch dich nicht, mit der Asseln-Flagge zudecken. Der Plastikscheiß verrottet auch nicht, bis in alle Zeiten. Wir müssen auch... Das sollten wir in Zukunft so machen, aus Rücksicht auf die zukünftigen Archäologen, damit die nicht so einen Scheißdreck lesen müssen. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Dieser Regenbogen ist doch eigentlich das perfekte Zeichen für die, weil damit du den Regenbogen siehst, muss es ja regnen, ne? Und an seinem Ende ist ein Topf voll Gold. Wahrscheinlich wollen die den. Also mit anderen Worten, die ganzen Probleme, die die haben, die muss es geben, weil sonst kannst du ja keinen Regenbogen machen, sozusagen. Das heißt, es gibt kein Trans ohne Cis? Ja, wahrscheinlich. Ne? Uiuiui. Also, ja, und hier ist schon wieder der nächste Feiertag, den ich verpasst habe. Na, also tut mir leid, liebe BIPOX und so weiter. Der Price ist halt nicht da. Liebe Token. Um es Bescheid zu sagen. Liebe Token aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich habe euch wieder kein Geschenk gekauft am Diversity Day. Aber die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die hat mich darauf hingewiesen und sagt, viele Arbeitgeber innen und Unternehmen außen feiern heute den Diversity Day. Die feiern den voll. Aber im internationalen Vergleich sind wir in Deutschland noch deutlich hinterher. So die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Attermann. Wer international mit anderen Konzernen zusammenarbeiten möchte, für den ist es wichtig, Vielfalt zu fördern, so Attermann weiter. Unternehmen sollten eine Bestandsaufnahme machen, wie vielfältig ihre Belegschaft sei und dabei verschiedene Merkmale in den Blick nehmen. Nämlich, häufig wird Diversität noch mit Frauenförderung gleichgesetzt. Vielfalt heißt aber auch Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Identitäten, Religionen oder Herkunftsgeschichten in den Blick zu nehmen. Ja, so, Herr Özdemir. Für Antidiskriminierung. So, Herr Özdemir, sind Sie trans? Ab und zu mal was mit Männern? Kaum seien Sie ehrlich, Herr Özdemir. Ich muss das hier katalogisieren. Ja, ich muss Bestandsaufnahme machen, weil meine Firma soll mit anderen Firmen zusammenarbeiten. Also, in Popo, oder? Wir haben noch nicht so viele mit in Popo. Sind Sie denn sicher, dass Ihr Vater irgendwie vielleicht doch aus einem anderen Land stammt? Vielleicht hat ihre Mutter da ja einen Moment der Schwäche. Da könnten wir sie drei Ringe höher einsortieren. Ihr Urgroßvater, was für Grabbeigaben hat er eigentlich bekommen? Ist Beethoven einer Ihrer Vorfahren? Diversität wird noch mit Frauenförderung gleichgesetzt. Ja, Leute, ey, das ist wieder das übliche Ding, wie frag mich nicht, ne? Also, jetzt hat man halt ja auch ein Buch geschrieben, was wortwörtlich heißt, frag mich nicht. Frag mich nicht, wo ich herkomme. Ich bin von hier. Ja, geil. Und jetzt soll ich hier aber wieder eine Bestandsaufnahme machen. Wenn du von hier wärst, würdest du Frieda Ackermann heißen. Diversität wird mit Frauenförderung gleichgesetzt. Ja, weil man das ja auch sehen kann, ohne die Leute zu fragen, im Regelfall. Oh, da sagt der Herr Lehmann aber was anderes. Ja. Und deswegen wird das gleichgesetzt, weil man den Leuten dann nämlich nicht peinlich hingehen muss und sagen muss, ja, in Popo oder nicht in Popo. Könnten Sie nicht ein bisschen schwuler sein? Das würde unserer Firma wirklich weiterhelfen. Probieren Sie es doch mal aus. Burgers? Burgers. ESG ist Krebs. Das ist leider so. ESG to the ADS. My Schüssel. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Denkt dran, dass ihr die Scheiße bezahlt. Denkt dran und ärgert euch. Weil aber sie ist unabhängig. Attermann ist unabhängig, ja. Also es ist falsch zu behaupten, dass Frau Attermann irgendwas mit der Regierung zu tun hat, nur weil da ein dicker, fetter Bundesadler auf diesem Twitter-Account ist. Sie ist eine unabhängige Beauftragte, ja. Der Bundestag hat sie eingesetzt und sie ist unabhängig. Ganz wichtig. Ihr Schwurbler. Genau, apropos Schwurbler. Es ist mal wieder soweit. Es ist Orc Month. Ja, Monsters, the meaning of Orcs. Ich dachte, das wäre im Oktober. Also, diese Person, die das hier geschrieben hat, schreibt wohl öfter mal Monster-Analyse und jetzt macht sie eine neue Monster-Analyse. Wie gesagt, sie bezieht sich auf Herr der Ringe, auf Dungeons and Dragons. Und dann sagt sie, Orks haben 4 primäre Merkmale. Ihre Hautfarbe, oft ein dunkles Grün. Bei den Diversen gibt es dann irgendwann den Herr der Flaggen. Und der sorgt dann dafür, dass jeder so eine Flagge gekriegt hat, der ihm eigentlich Macht verleihen sollte, dann unter seinem Einfluss steht. Dam, dam, dam. Schreibt sich fast schon alleine. Ich glaube, das bringe ich raus als Buch. Also die sind dunkelgrün. Ihre Heimat liegt oft außerhalb der Zivilisation. Sie haben eine primitive hier in Anführungszeichen Kultur und extreme Aggressivität und Irrationalität. Ja. Also das sind die 4 Voraussetzungen, um den Ork richtig zu sehen. Also einer der Gründer des akademischen Zugangs zur Monsterlehre, Jeffrey Cohen, hat geschrieben, dass die monströsen Unterschiede kulturell, politisch, rassebezogen, ökonomisch und sexuell meist seien. Für Tolkien sind die Orks das Gegenstück zur ganz weißen Gemeinschaft des Rings. Der ganze Herr der Ringe ist von der Teilung zwischen Ost und West gekennzeichnet. Die Men of the West sind zwar korrumpierbar, aber eigentlich am Kern gut. Aber die bösen Ostmenschen, die auf den Elefanten reiten, ja, die kriegen nicht die gleiche Empathie von Tolkien. Und Tolkien beschreibt seine Orks als breit gedrungen, flache Nasen, fahle Haut, riesige Mäuler und kleine Augen, zurückentwickelt und abschreckend, so wie die für die Europäer ungeliebten Mongolen. Ja, das ist natürlich rassistisch. Natürlich ist es rassistisch. Die Hautfarbe, die mit Orks assoziiert wird, ist ein bedeutender Teil des inhärent rassistischen Othering der Orks. Also die Orks werden von uns ganz schrecklich geothert. Hier hat wieder jemand nicht nachgedacht, glaube ich, darüber, wo die Orks bei Herr der Ringe herkommen, weil sie sind ja nichts weiter als von Morgoth, dem Vorgänger oder Chef eigentlich von Sauron, verdorbene Elfen, die dazu geworden sind, nach ewig langer Haft in den tiefsten Kellern von Gundabad. Aber gut, das kann man mal ignorieren. Dann geht es um Dungeons and Dragons, brown or brownish green with a bluish sheen, pinkish snout and ears. Ganz monströse Beschreibung. Ich meine, was war denn D&D 1979? Es war ein Regelwerk für taktische Kämpfe in der Fantasy-Welt. Niemand hat damals das war eine klitzekleine Auflage, niemand hat an den Unsinn gedacht, den du irgendwie jetzt hier verzapfst. Orks sind ein sehr offensichtliches Beispiel dafür, wie Fantasy-Monster die Unterscheidung der monströsen Rassen von den anderen Wesen halt darstellen können. Und wie das ein Weg sein kann, um in einem Buch halt die monströse Natur der Mongolen oder schwarzen Menschen, wenn man im Seiteren sehen will. Also die Mongolen sind jetzt auch offensichtlich schon um die Orks zu analysieren, ist essentially Rassismus zu analysieren. Ja, meine Damen und Herren. Irgendwie, immer wenn die einen Ork sehen, sehen die einen Schwarzen. Ich weiß nicht, woran das bei denen liegt. Ich habe auch schon versucht, mit denen drüber zu sprechen, aber die diskutieren ja nicht mit einem. Ich weiß nicht, wo dieser tiefsitzende Rassismus bei den Leuten herkommt. Warum die einen Ork nicht als einen Ork sehen können, ist mir einfach schleierhaft. Naja. Aber sie haben dunkle Haut. Das ist es doch wahrscheinlich, oder? Ja. Und das reicht dir. Nun ja. Ja, warum sind Linke so unglücklich und machen allen anderen Leuten die Zeit kaputt, ihr Leben kaputt, ihre Nervenkostüme kaputt? Ja, genau. Also hier hat die Dame, die das geschrieben hat, die Lynn Hirse, schreibt: Neulich saß ich bei einer Geburtstagsfeier und unterhielt mich mit einer Frau in meinem Alter. Ich kannte weder ihren Namen noch ihren Beruf. Ich wusste nur, dass sie eine leidenschaftliche Tango-Tänzerin ist. Sie erzählte mir, wie sie zum Tanz kam, was der Tango mit ihrem Körper, mit ihrer Seele macht. Und ich fragte sie aus, weil es so schön ist, wenn jemand etwas von sich spricht, wenn jemand von etwas spricht, das sie oder ihn bewegt. Und was machst du so außer Arbeiten? Fragte die Frau irgendwann. Meistens antworte ich auf diese Frage, dass Schreiben meine Leidenschaft ich das Glück ist und ich das Glück habe, das auch beruflich zu machen. Gedanklicher Nebensatz, da brauche ich kein Hobby. Trotzdem beneide ich Leute, die in ihrer Freizeit mehr als Pause machen. Nun, hast du irgendwen, der dich zwingt? Mehr, nur eine Pause? Ne? Ach, okay. Weil natürlich muss man so viel machen. Geld, Gesundheit, Care-Arbeit, Job. Ob jemand am Fließband steht, Menschen pflegt, im Büro sitzt, da können die Unterschiede riesig sein. Natürlich stimmt es nicht, dass ich gar nichts tue, wenn ich nicht arbeite. Ich koche, pflanze, spaziere, alles gern, aber um diese Tätigkeiten Hobbys zu nennen, fehlt die Regelmäßigkeit. Ehrlich gesagt bin ich mit Freizeit meistens erstmal ein bisschen überfordert. Ja, weil du halt leer bist. Weil, ja, du bist so oberflächlich und leer, es tut mir leid, dass du halt nichts findest, was dich in tiefer... Ich würde am liebsten, wäre ich reicher Erbe, der sich nur um seine Hobbys kümmern kann. Würde ich jede Woche eine Ausgrabungsstätte besuchen, würde irgendwie vielleicht ein paar Zinnfiguren anmalen, historische Schlachten nachstellen, irgendwas. Ich würde meine Zeit schon füllen. Immer diese Leute, die sagen, wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich aber weiterarbeiten. Da habe ich schon immer den Kopf geschüttelt. Ja, und warum füllst du dein Leben denn nicht? Gut möglich, dass ich die Tango-Frau gar nicht um ein Hobby beneidet habe, sondern darum, dass sie ihre Freizeit so entschieden mit etwas füllt, das sie liebt. Muss man euch alle zum Jagen tragen? Oder verstehst du es, aber kannst nicht handeln? Sehr gut möglich, dass ich kein Hobby im Sinne eines Mal- oder Kampfsportkurses brauche, sondern die Hingabe zu einer Beschäftigung ohne Rahmen. Vielleicht, denke ich, muss ich einfach wieder mehr spielen. Gott, das muss so traurig sein, in Berlin zu leben als Journalist. Ich möchte nicht tauschen, ganz ehrlich. Als Erwachsenen ein Hobby zu finden, ist gar nicht so einfach. Ein Hobby ist halt auch nicht so, weiß ich nicht. Also, hat sie oder er keine Familie gemacht oder so, dass man sich beschäftigen könnte. Ich sehe das so bei anderen Leuten, die dann plötzlich auf die Enkel sich stürzen oder so. Ja. Das ist sicher auch ein schönes Hobby. Ja. Und nicht nur keine Hobbys, sondern auch keinen Spaß. Frau Simone Schmollack sinniert hier über Drinks mit Namen wie Screaming Orgasm, Angel Tit, Slippery Nipple und Blowjob Shot. Weil das hat nämlich jemand bestellt in dem Club, wo sie war, und da hat sie sich an Benjamin von Stuckrad-Barre erinnert gefühlt. Wir droppen einfach mal ein paar Begriffe zusammen. Ich erwarte Typen, die wie Stuckrads Protagonist mit gegelten Haaren und dicken Eiern daherkommen, die einen Blowjob-Karlauer nach dem anderen reißen, so wie Stucki das früher mal für die Harald-Schmidt-Show getan hat. Aber dann sagt die Stimme zur Barfrau: Hast du vielleicht ein Tablett? Furztrocken, Bier ernst. Der junge Mann trug die Orgasm-, Nippel- und Blowjob-Gläser zu seinen Freunden. Die nahmen die Cocktails entgegen, ebenso furztrocken und bierernst, als seien ihnen die sexistischen Cocktailnamen entweder wurscht oder nicht aufgefallen. Letzteres kann ich verstehen. Ich hatte sie selbst nicht bemerkt. Aber ich trinke in dem Schuppen ja eh immer dasselbe. Ja, das kommt nämlich daher, weil früher haben die Frauen nämlich süße Sachen getrunken und die Männer harte Sachen und dann hat man denen so einen Namen gegeben und so ist halt irgendwann so ein Kram wie Sex on the Beach dabei rausgekommen. Das mit den zuckrigen Drinks geht in Ordnung, das mit den Frauen auf keinen Fall. Ach nee. Genau. Die Neigung, süße Drinks erotisch zu benennen, soll besonders in den USA verbreitet sein, wo schon vor 100 Jahren an den Stränden zuckrige Drinks gekippt und Frauen wie Pralinen vernascht worden sind. Das mit den zuckrigen Drinks geht in Ordnung, das mit den Frauen auf keinen Fall. Das findet auch Benjamin Stuckrad-Barre. Zumindest findet das sein Roman Ich. Frauen, die das laut sagen, so wie Schauspielerin Rose McGowan, die den Filmmogul Harvey Weinstein zu Fall bringt. Hatte der gesoffen? War das seine Ausrede? Gelten in den Kreisen, in denen sich Stuckrad-Barre und sein Roman Ich bewegten und von ihnen profitierten, schneller als irgendwie anstrengend. In diesen Kreisen trinkt man sicher auch gern Cocktails mit schlüpfrigen Namen. Neue Namen müssen her. Ist alles so anstrengend geworden. Simone. Was Besseres hast du nicht zu tun, such dir ein Hobby. Frag mal deine Kollegin. Ich wollte gerade sagen, das ist ja richtig. Was ist da los? Keine Nachrichten mehr oder wie? Da war doch gerade erst Ida Hobbit und weiß ich nicht was. Da kann man schon nichts mehr rausquetschen aus der Frucht. Das ist aber schade. Ida Hobbit. Ja. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr als Fischboy Frauen anlockt. Weiß nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt habt. Aber auf tatsächlich Tinder... noch nicht. Nee, es wird euch jetzt überraschen, aber ich habe sogar noch gar nicht gewusst, was Fischboy überhaupt sein soll. Aber das werde ich sicherlich jetzt erfahren. Genau, das sind Männer, die sich mit Fischen auf Tinder. Also. Die Bilder von sich und gefangenen Fischen als Bilder auf Tinder verwenden. Und der Autor Matthias Finger stellt hier die Frage, aber fühlen Frauen sich davon wirklich angesprochen? Und das ist im Deutschlandfunk, ja? Ja. Von deinem Geld produziert der Beitrag auch zum Hören. Was ist, wenn ich beim Tinder ein Bild von mir teile, wie ich an GZ überweise? Keine Ahnung. Wissen die Leute, dass ich zu viel Geld überhabe? Naja, es sind in der Regel Männer mit einer Angel, die irgendwie einen frisch geangelten Fisch hochhalten. Und manchmal sind das kleine Fische und manchmal sind das sehr große Fische. Und das sind halt immer Männer, die dann stolz aussehen in dem Moment. Nina zeigt mir eine beeindruckende Fotokollage von Kerlen, die tote Karpfen, Hechte und Lachse vor die Linse halten, wie Trophäen in der Formel 1. Diese Männer sind auf der Jagd, auf Tinder und mit ihrer Angel. Das Problem ist die komische Figur des Fisches. Er ist ziemlich lang, auf eine Art, die ich nicht mag. Der nächste Fisch ist cool, schmeiß ihn zurück ins Wasser. Dieses Foto irritiert mich. Das Gewässer, aus dem der Fisch stammt, ist nicht sichtbar. Steht der Typ auf einem Golfplatz mit einem toten Fisch? Ich weiß nicht, wo der Fisch herkommt und mag das nicht. Ja. Ada Borkenhagen lehrt an der Uni Magdeburg. Als Psychoanalytikerin fällt mir natürlich auf, dass ich den toten Fisch auch als Phallus-Symbol sehen würde. Dass ein Mann damit auch seine Potenz zeigt. Und seine ursprüngliche, nicht technisierte Männlichkeit. Und der Artikel setzt wieder ein. A la Putin. Dieser inszeniert sich auch mit nacktem Oberkörper und Angel wie ein ganzer Kerl. Und auch Fishboys wollen keine Waschlappen sein. Vorstellungen einer archaischen Männlichkeit folgen, inszenieren sie sich als Kerle, die mit der Natur umgehen können und Versorgerfähigkeiten haben. Die können eine Familie durchfüttern, im Notfall mit geangelten Fischen. Versorgungsfähigkeit suggerieren übrigens auch Männer, die gar keine Angelbilder in Datingportalen posten, dafür aber angesehene Berufe angeben oder mit Bildern von teuren Reisen an exotische Orte posen. Gleiches Prinzip, nur mit Geld. Aber wirken die Angelfotos wirklich anziehend auf Frauen? Warum stellt ihr nicht die andere Frage? Ist die euch zu heikel, zu fragen, ob das mit dem Geld und den exotischen Orten und dem Kram funktioniert? Nina, die den Tinder-Trend dokumentiert hat, hat da ihre Zweifel. Ich habe keine einzige getroffen, die gesagt hätte, also den würde ich nicht von der Bettkanzel schubsen. Also Leute, überlegt euch das mit den Hechten nochmal oder den Karpfen. Aber vielleicht sagt ja auch die Psychologin wieder, manche Sachen sagt man vielleicht auch nicht. Vielleicht wollen Frauen nicht zugeben, dass sie den Mann mit dem Fisch doch heiß finden. Also ist hier ganz klare Faktenlage in diesem Spannungsfeld, das praktisch die Welt in Atem hält. Ja. Sollten Männer Fische auf Tinder posten? Fisch oder nicht Fisch? Ja. Ja. Ich meine, ist doch wichtig, dass euer Geld, das ihr jeden Monat überweist, Hashtag 1836, dass das irgendwo vernünftig verwertet wird, oder? Ja, danke für und den warum Fisch. Warum nicht auch immer in der... Ja, genau. Macht's gut und danke für den Fisch-Tinder. In der Türkei steht es übrigens weiterhin so 52% für Erdogan, 48% für seinen Herausforderer von der CHP. Ich wollte gerade sagen, die spielen Eishockey in der Türkei. Im Eishockey steht es weiterhin 1-1 und das zweite Drittel ist auch fast vorbei. Also die halten gut dagegen, muss man sagen. Also dafür, dass Kanada der Gegner ist, gut ab. Ja, nur noch 10 Programm Fleisch pro Tag. Neue Richtlinie für Deutsche. Was haltet ihr davon? Habt ihr schon angefangen zu hamstern, damit ihr nächste Woche eine Wurst essen könnt? Oder mal eine Scheibe Salami? Ich wollte mir jetzt bei Hühner im Keller halten. Also es ist bisher nicht wirklich eine Vorschrift oder sowas, sondern das sind die Pläne für die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE. Die Bild hat das hier geleakt. Das sind angeblich, ist das wirklich ein neuer Plan? Zu sagen, dass halt 10 Gramm Fleisch, also wir liegen jetzt bei 109 Gramm, also 90% weniger Fleisch. Und besonders viel Angst macht mir der Satz, niemand möchte den Menschen ihre gelegentliche Currywurst verbieten. Aber Fleischkonsum in der Bevölkerung ist aus gesundheitlichen und nachhaltigen Gründen insgesamt zu hoch. Das ist wissenschaftlicher Fakt. Also heißt das, sie möchten euch die Currywurst verbieten, heißt das, wenn man das aus dem Politikerdeutsch oder Funktionärsdeutsch übersetzt. Die Vorgaben der DGE sollen auch in der neuen Ernährungsstrategie von Landwirtschaftsminister Cemötz, dem hier umgesetzt werden. Das Eckpunktepapier Weg zur Ernährungsstrategie der Bundesregierung wurde im Dezember 22 vom Kabinett beschlossen. You will eat the bugs. Herr Özdemir, tell them, that they will eat the bugs. Natürlich, die Fleischinteressenverbände haben natürlich gesagt, das geht gar nicht. Und Albert Stegmann von der CDU hat gesagt, die DGE wird für eine bevormundende Ernährungspolitik eingespannt. Wertvolle tierische Lebensmittel wie Geflügel oder Milch dürfen nicht ohne Not an den Pranger gestellt werden. Wir brauchen Ernährungsbildung und Bewegungsangebote, gerade für Jugendliche. Ja, 10 Gramm Fleisch am Tag. Und dafür soll ich mir dann irgendwelche fiesen Laborscheiß reindrücken oder was, um auf mein Eiweiß und meinen Kram zu kommen. Gute Idee. Ich weiß gar nicht, was das soll. Das Auto soll weg. Das ist der Plan. Ums Klima geht es dabei zu allerletzt, schreibt Tichys Einblick. Und das ist ein interessanter Artikel, weil hier hat sich nämlich jetzt mal jemand die Frage gestellt, wenn wir wirklich hingehen wollen, und wollen komplett bis 2050 keine Emissionen mehr aus dem Individualverkehr haben. Wie realistisch ist das von den Rohstoffen her? Also hier gehen sie aus von 1,5 Milliarden Autos mit Verbrennungsmotor, die ersetzt werden müssen irgendwie weltweit, wenn wir das irgendwie hinkriegen wollen weltweit. Und dann sagt zählt hier der Autor auf, wie sich damit der Verbrauch an Rohstoffen steigern würde. Bei Aluminium hätten wir eine Steigerung von 33%, bei Kupfer 35%, bei Lithium 3500%, bei Nickel 100%, Zink 10-15%, Silizium 45% und jetzt wird es teuer, Kobalt 330% und außerdem jede Menge Neodym, Dysprosium oder Presodym, also seltene Erden. Und hier haben wir eine Steigerung zwischen 700% und 2600%. Die Hauptquellen für seltene Erden liegen in Russland und China. 700% bis 2600% der jährlichen also wir müssen all diese Industrien oder Rohstoffförderung muss um die genannten Werte erhöht werden, damit wir überhaupt in die Richtung kommen, dass wir genug Autos und Ladestationen etc. pp. Kupfer ist sowieso schon unter hartem Druck, weil für die ganzen Motoren und Kraftwerke mit erneuerbaren Energien etc. sehr viel Kupfer abgebaut werden muss. Das Lithium ist natürlich sowieso in aller Munde. Ja, Lithium wird aber wohl abgelöst bei den Batterien, zumindest wird das wohl durch Natron oder sowas irgendwie abgelöst. Ich weiß nicht genau, das steht da wie. Warten wir es mal an. Das fand ich auch interessant. Wenn es 30 Zapfsäulen pro Tankstelle gibt und das Laden einer Elektrofahrzeugbatterie etwa 10-mal länger dauert als das Befüllen eines Autos mit Verbrennungsmotor, wären 300 Ladegeräte wahrscheinlich ungefähr jeweils mit 100 kW pro Tankstelle erforderlich. Dafür wäre ein lokales Umspannwerk von 30 Megawatt erforderlich, genug, um eine Stadt mit 30.000 Einwohnern zu versorgen. Für eine zentrale Ladestelle mit 300 Ladegeräten. Yeah. Ein Umspannwerk für eine Stadt von 30.000 Einwohnern. Nun, wie realistisch ist das, dass wir so viel mehr Rohstoffe besorgen können, jetzt gerade, wo wir aus Russland nichts mehr kaufen? Wie realistisch ist das, dass wir diese Stromkapazitäten, die Leitungskapazitäten, die Umspannwerke, die Ladestation, dass wir das, wie realistisch ist das? Und mich beschleicht halt bei aller Liebe zu diesem Planeten und bei aller Abneigung gegen allzu große Klimaveränderungen, beschleicht mich so ein bisschen der Gedanke, dass das eigentlich gar nicht funktionieren kann. Dass wir hier im Endeffekt ein politisches Pyramidenspiel sehen. Ja, ich hatte ja auch schon mal gesagt, dass es mit den Rohstoffen schwierig wird, mit den Kabeldicken und so weiter. Habe ich mal, das glaube ich, hätte ich das mal, dass es eben viel Zeug wird. Preis meinte ja, wir haben ja schon mal sowas aufgebaut. Das ist natürlich richtig. Ich meine, wenn man das ganze alte Netz dann irgendwie runterrockt und für das neue benutzt, vielleicht kriegt man da irgendwie noch Ressourcen frei, aber im Prinzip finde ich auch, sieht es eher eng aus. Nein, ja, aber wir sollen ja auch weniger Energie verbrauchen. Nein, Chrissy, wir können das Lithium nicht in manisch-depressiven Leuten speichern. Das ist unzuverlässig. Oh Mann. Ja, neben dem Heizungsgesetz, oder wie das heißt, gibt es noch das Energieeffizienzgesetz. Das wird auch gerade ausgebaldowert oder gearbeitet. Und dementsprechend möchte die Regierung in der EU vorgreifen und schon mal Energie einsparen. Ich glaube, bis wann, Datum weiß ich jetzt nicht, aber insgesamt auf jeden Fall ein Drittel oder so, 25% meine ich genau, 26%. Und das muss natürlich auch per Gesetz irgendwie geregelt werden und so. ja, und da wird dann wohl so eine Art Energiediät stattfinden, meint hier nicht nur der Fokus, sondern auch die befragten Experten. Ja, und wenn dann eine Energiediät existiert, ja, dann werden die Sachen bestimmt nur noch teurer. Also ich sehe in all den Maßnahmen, die durchführen, immer nur Verteuerungsmaßnahmen. Dann fahren das immer teurer. Ja, im Endeffekt steht auch im Artikel drin, dass es halt auch die Ziele von der EU um einiges übersteigt. Hm. Also ins Negative halt rein, also dass wir noch viel mehr einsparen wollen, als wir überhaupt einsparen sollen. Und ja klar, also ich meine auf der anderen Seite, wir wollen Elektromobilität haben, wir wollen Elektrowärme haben, ja. Wir wollen alles Elektro haben, aber wir wollen auch noch Energie einsparen, also vollkommen utopisch alles. Ja, ich glaube, der Gedanke dahinter ist unter anderem, dass es eben dieser Unterschied zwischen Primärenergie und Endenergiebedarf existiert, wo eben bei Endenergie das gerechnet wird, was die Leute wirklich verbrauchen und Primärenergiebedarf eben das ist, was die Leute brauchen, zusätzlich mit, also von dem, was eben ja ein Rohstoff verloren geht durch Entropie und so weiter, ne? Das heißt, da ist einfach, wenn man das Ganze mit Wind und Sonne macht, sozusagen, fällt da sowieso ein geringerer Bedarf an. Da kann man sich ja einen Teil von abrechnen, einfach dafür schon. Aber ich finde auch ein Viertel einfach ganz schön viel, das praktisch umzusetzen. Andererseits fürs Klima ist ein Viertel auch wiederum ganz schön wenig, ne? Ja. Und Genau, hier, das ist mir bei der Recherche die Woche über den Weg gelaufen, das ist nicht unbedingt aktuell, aber von einem Professor aus München, von der Uni, Technische Uni München, ich meine, der macht irgendwie Tierernährung oder so, seine Profession. Ja, und immer wieder wird hier behauptet, dass eben die Welternährung auch ohne Tiere, also ohne Landwirtschaft, ohne Viehwirtschaft funktionieren könnte. Und dann werden einfach die Flächen gegengerechnet, was natürlich irgendwie Quatsch ist, weil so einfach geht es nicht. Man kann nicht einfach irgendwie eine grüne Wiese, wo die Kühe drauf weiden oder Schafe drauf weiden, gleichsetzen mit einem Acker, der 50 oder 100 Jahre gepflegt wurde, um da Humus aufzubauen und so weiter. Das ist halt einfach so eine Standardlüge der ganzen Veganer-Gilde, dass man eben möglicherweise sogar mehr Lebensmittel hätte, wenn man die Tiere nicht hätte. Das ist aber auch Quatsch, weil wir essen nichts, was die Tiere so essen. Wir können ja die ganzen Halme und so weiter, die Pflanzen so zusätzlich produzieren, wo viele Nährstoffe drin sind, können wir nicht einfach wieder vergammeln lassen. Dann wirken die nämlich nicht, kommen die nicht zurück in den Kreislauf sozusagen. Oder nur sehr langsam und unkontrolliert halt. Deswegen sind Tiere an vielen Stellen hilfreich und auch zur Ernährung notwendig. Also für den Einzelnen vielleicht nicht. Man muss vielleicht nicht unbedingt Mangel leiden oder so, wenn man sich vegan ernährt. Aber ich glaube schon, dass Tiere an sich gegessen werden müssen und auch natürlich vor allem tierische Produkte produziert und gegessen werden müssen, damit die Welt sich ernähren kann, um einfach alle Leute durchzukriegen. Und wenn es dann nochmal um die Frage der Ethik geht, ist da wohl irgendwie auch ethischer, Tiere zu essen, als Menschen sterben zu lassen. Das wollte ich mal als Statement so dazu ablassen, zu der ganzen komischen veganen Diskussion. Ja, was ja auch noch ganz interessant war, war halt eben dieses Ding, dass du hattest es gerade schon kurz angesprochen, dass ja im Endeffekt dieses pflanzliche Essen auch nicht alles für den Menschen halt eben essbar ist. Und aber für die Tiere halt eben. Und man kann halt Biomasse aus dem Zeug machen, schreiben sie hier. Oder man kann es halt eben den Tieren geben. Wenn man es den Tieren gibt, wird daraus halt eben was die Menschen mit essen können. Und ja, und es wird eben immer behauptet, dass wir Soja importieren würden für Kraftfutter und so weiter. Was wir importieren, sind Reste von Sojaölprodukten, Produktion. Aber nicht Soja an sich dafür, dass wir das den Tieren geben können. Das ist eben Quatsch. Und der Professor bricht das ganz zu Recht runter auf, im Prinzip auf die Frage, ob das Tier, das da jetzt gefüttert werden muss, ob das ein Fressfeind, ein Fressgegner ist sozusagen von uns, ob das eine Konkurrenz ist für uns oder eben nicht. Und die Hühner stehen einigermaßen in Konkurrenz zum Menschlichen, ja, aber die Kühe nicht und die Rinder nicht, die Schafe nicht und so weiter. Da muss es eben alles differenziert mal betrachten und nicht so über einen Kamm brechen, als wäre das eben, ja, möglicherweise noch besser, wenn wir eben Tiere nicht hätten, weil wir dann mehr Lebensmittel zu essen hätten. Aber es ist einfach Schwachsinn. Diese Lebensmittel, die sind für den Menschen nicht geeignet, auch wenn es dann eine Frucht ist, eine brauchbare, zumindest für das Tier brauchbar und irgendwie visuell oder so. Aber wenn man kein Brot ausmachen kann, hat es eben keinen Sinn. Ne? Ja, und dann kommt der Özdemir und will strengere Tierschutzregeln. Was dadurch passiert, ist, dass die Produktion ins Ausland verlagert wird und weniger Tierschutz passieren wird wahrscheinlich. Ne? Weniger Tierwohl. Also die sind hier drauf und dran, möchten diese anbindende Haltung verbieten, dass die Tiere alle frei laufen können müssen. Ja, nun ja, es ist vielleicht auch noch machbar, wenn du die ganzen Anbindedinger gemacht hast, die Boxen, und die werden dann jetzt irgendwie politisch verboten. Ja, das ist ja auch nicht so. Es geht vielleicht alles ein bisschen schnell, so schnell können die Bauern da auch nicht investieren und so. Ja, Videoaufnahmen in Schlachthöfen sollen verpflichtet werden, das finde ich ganz komisch. Wenn sie Videoaufnahmen beim Bauern machen würden oder im Stall, das würde ich auf jeden Fall noch einigermaßen verstehen, aber was willst du denn im Schlachthof sehen, außer die Grausamkeit dann oder was? Das ist doch irgendwie auch Blödsinn. Naja. Ja, da wird auf jeden Fall ein bisschen übertrieben und damit wird die Produktion außer Vorratsdatenspeicherungen dann. Ja, so eine Art. Und jetzt die Rinder Hassrede posten. Und was dadurch auch passiert, ist, dass die Sachen nur teurer werden. Ne? Nicht mehr so tierwohlgeschützt und so weiter und teurer. Ja, das aber Mama, wir machen einfach Umverteilung. Wenn die Leute sich das nicht leisten können, ja, dann nehmen wir es den Reichen weg und geben es denen. Das wird doch schon funktionieren. Das ist doch alles gar kein Problem. Ja, und über sowas denken nicht nur viele Leute, sondern auch unsere Generation Z, die Jüngeren, nicht so viel nach. Deswegen können die auch so einen Quatsch immer von sich geben, sozusagen. Haben aber trotzdem hohe Ansprüche, berichten hier die Unternehmen laut dem Gastkommentar von, wer war es nochmal, so eine Frau, so eine Managerin. Susanne Nickel. Ja. Die Älteren seien eben krisengestellt, die über 45-Jährigen, und auch die könnte man besser setzen, die seien leistungsbereit, die Jüngeren eben anspruchsvoll. Ja, da wird dann so ein bisschen polemisiert, gesprochen und so. Aber ja, es ist auch das, was ich schon häufiger gehört habe und von Kollegen, die in der Zeitarbeit arbeiten, als Disponenten, nämlich, dass sie mit den Jüngeren so wenig anfangen können. Keine Ahnung, wie das kommt und das wirklich so verbreitet ist, wie das hier rüberkommt. Aber ja, auch die Firmen mit den Lehrstellen und so, die haben auch Schwierigkeiten, nicht zu besetzen und so weiter. Also da geht eine Leistungsbereitschaft irgendwie runter, vielleicht, weil sie wissen, dass sie gebraucht werden und dann die Firmen gar nicht drum herum kommen, sie trotzdem einzustellen, so ungefähr. Vielleicht auch, weil heutzutage die Vermögensverhältnisse und so weiter so dermaßen unterschiedlich sind, dass sich mancher nicht traut, dagegen anzuverdienen oder so, oder nicht traut, sich das zu schaffen ist oder so. Das kann ja auch ein Stück Motivation ausmachen. Kaum jemand von den Jüngeren will mehr führen, klagt hier auch die HR-Chefin des Unternehmens mit 24.000 Mitarbeitern. Der Vorstand einer der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt berichtete: Trotz unseres Namens finden wir zu wenig Leute, weil es in den Zettlern wichtig ist, unter dem Lebensmotto Malle für alle, unabhängig von überall arbeiten zu können. Ja, und das geht natürlich nicht immer. Viele Chefs haben es eben noch gerne, wenn die Leute vor Ort sind. Und ich persönlich glaube auch, dass ihnen die Leistung etwas besser ist. Ja, ohne Purpose mache ich nichts, hat einer dann gesagt. Also ganz interessanter Artikel. Ja, ich finde, das ist irgendwie widersprüchlich, wenn sie schreiben, die wollen nicht führen, aber die fühlen sich zu Höherem geboren, ja. Wollen, wasch wollen. Mich, aber mach mich nicht nass. Ja, in so einer Firma reibst du dich ja nur auf, ne? Dann lieber Aktivismus oder so. Vielleicht ist das gemeint. Oder naja, zu Hause bleiben. Fußballstar oder so. Ist ja auch was Höheres. TikTok, OnlyFans. Ja. Das ist nicht aber die Höheres. Frau Fester hat ihre Jugend geopfert, um uns zu vertreten im Bundestag. Etwas die ist sogar ein Jahr lang hat sie keine unbekannten Menschen geküsst für uns. Nachkarten ist nicht erlaubt. No regret. Ja, genau. Und so ähnlich spricht dann eben auch der Oliver-Chef. Er schimpft auf die Jüngeren und deren Arbeitsmoral. Bei ihm ist das ein bisschen, er hat sich da rausgearbeitet und beschwert sich, dass die Leute nicht so fleißig sind oder so. Aber Chefs sind irgendwie immer fleißiger. Also so ganz 100% nehme ich das auch nicht ernst. Aber wir haben halt auch vorliegend zu wenige. Das, wenn die jetzt ein bisschen fleißiger wären, würde das ja, die fehlende Zahl nicht aufwiegen. Ne? Ja, aber der scheißt vor allen Dingen auch auf die Homeoffice-Leute, ne? Ja, genau. So nach dem Motto, ja, die müssen noch in der Firma sein, um zu gucken, was mit den Mitarbeitern ist, irgendwelche Manager oder so. Und das verstehe ich halt auch. Und ich wundere mich auch immer, das wird doch immer so getan, als könnte man sämtliche Jobs in Teilzeit erledigen. Das ist ja immer bei diesen Frauen. Oder im Homeoffice. So. Ja, oder im Homeoffice, ja. Also es geht ja auch in manchen Sachen. Also zum Beispiel bei mir, ob ich jetzt in der Firma entwickle, also da rumsitze und Computercode schreibe oder zu Hause rumsitze und Computercode schreibe, das läuft schon so ziemlich aufs selbe hinaus. Ja. Aber das ist halt nicht jeder Beruf natürlich, ne? Also. Und ja, wenn du irgendwie was mit Management gerne machst oder so, Geschäftsleitung oder Leute, die unter dir hast, da musst du dann auch mal vor Ort sein, das stimmt schon. Sonst machen die am Ende, was sie wollen. Ne? Ja, und das sind auch Sachen, die man, glaube ich, in Vollzeit machen muss und die man sich auch nicht teilen kann. Das steht jetzt hier natürlich nicht drin, ja, aber das ist ja auch noch so eine Sache, immer, die häufig immer behauptet wird, so nach dem Motto, ja, ach, das kann man doch alles aufsplitten, so, das ist doch kein Argument, dass die Frauen irgendwie bei ihren Kindern bleiben müssen, das ist doch kein Argument, dass sie keine Führungsposition übernehmen, dann machen sie die halt in Teilzeit. Na, also. Ja, nun, sammeln sie zu wenig Erfahrung eigentlich, ne? Das ist aber halt auch, wenn du den Kindern immer erzählst, dass sie die Besten sind. Egal, was sie für eine Leistung bringen. Wenn sie immer nur Urkunde kriegen und all das, dann kommen halt so Leute raus wie in diesem Twitter-Video. So, oh ja, morgens gehe ich meinen Kaffee machen, dann gehe ich da runter, dann sitze ich hier ein bisschen rum. Ich weiß auch nicht, was ja, ich ja, das sind aber unterschiedliche Dinge, glaube ich. Das hat jetzt mit dem, was die jetzt hier meinen, glaube ich, nichts zu tun. Und das ist auch so, in dem einen Artikel zu dem Thema ging es auch um irgendeinen McKinsey-Berater, der dann zwischen den, ich nehme 2 Monate frei zwischen den Projekten irgendwie so, als wenn sich das okay. Der Kassierer bei Lidl leisten könnte zu sagen, ich mache jetzt mal 2 Monate frei zwischen den 2 Kunden, weil ich möchte irgendwie dem Flötenspiel irgendwie mich widmen. Ja, du weißt ja nicht, so. Was bei diesen Leuten dann ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass die dann halt eben auch deine Firma pennen müssen oder so für so ein Zeug. Also das kann man, glaube ich, auch nicht so wirklich vergleichen. Ja, ich meine, bei den What Day in the Life Leuten, die erstmal einen Wein trinken tagsüber oder so, das ist auch, glaube ich, wieder ganz was anderes. Und da spielt auch dieser Firmenüberfluss einfach in dieser Tech-Branche, der jetzt vorbei ist. Ne? Also diese Sachen, die haben sich erledigt. Aber das war halt eine besondere Zeit da irgendwie, wo sie sich halt solche Leute erlaubt haben, einfach um da halt ein paar Boxen zu ticken, also hier und da mal einen Haken zu setzen, irgendwelche Diversitätskriterien. Und ja, das ist da irgend so ein Ding. Und da wird es sicherlich auch viele Leute gegeben haben, die sich da einen Arsch aufreißen in dieser Firma, die aber halt eben solche Sachen halt nicht darstellen, die man nach außen nicht, die da nichts repräsentieren, die aber dafür sorgen, dass das eigentliche Produkt halt eben steht. Ne? Und das ist ein gutes Stichwort, weil was ich hier irgendwie immer nicht verstehe, ist, dass wir brauchen doch auch Produktion. Ja? Wir können nicht nur von Verwaltung, Design, Marketing und Aktivismus leben. Wir brauchen auch Produktion. Wo sollen denn die Leute herkommen? Will man die alle importieren und anlernen oder was? Und dafür garantieren? Umverteilung. Ich habe eine gute Idee. Okay, machen wir Umverteilung. Das ist eine gute Idee. Ja, es hat aber auch eben was von dieser, wie soll ich sagen, es ist auch ein bisschen Trend, dass man vielleicht gerne an die großen Probleme des Lebens der Welt irgendwie denkt und dran rumbastelt, vermeintlich, damit man sich mit seinen eigenen Problemen und so weiter nicht beschäftigen muss und mal im eigenen Leben ein bisschen mehr auf Kette kriegen könnte oder so. Das ist, wie gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen ein Trend, aber es ist auch nicht wirklich was Neues. So. Ja, das ist ja auch so ein Ding mit dem eigenen Leben, ne? Diese Social-Media-Generation, da gibt es ja auch viele Sachen, die darauf hindeuten, dass dieses permanent Online-Sein halt die Wahrnehmung der Leute so ein bisschen beeinflusst. Dadurch, dass du kriegst ja die ganze Zeit irgendwie geboten, irgendwelche Inszenierungen halt von dem Leben von irgendwelchen Leuten. Und ja, also so, ja, okay. Dann denken die dann vielleicht irgendwie, das muss so sein oder das müssen die auch so machen oder so. Und im Endeffekt, also sicherlich jetzt auch nicht alle Leute, aber ich habe schon das Gefühl, dass ein paar Menschen gibt, die reden auch schon so in so einem TikTok wie heißen die? Definitiv, in so drei Wortsätzen, sag ich ja immer. Nee, diese in hier. So drei Wortsätzen. Es gibt doch, also wir sind Weltraumaffen, es gibt auch diese anderen Weltraumleute, die Frösche. Und ich habe echt das Gefühl, so ein paar Leute in diesem Alter, irgendwie jetzt um die 20, reden die ganze Zeit so Space Rock Deutsch. So wie die ihre Videos machen. Hey, wie meinst du das? Hä? Was geht? Leute, ja, so. Oh Mann, guckt genau. Euch das an. Ganz genau so. Ja, auch. Immer als würden sie eine Werbesprache oder eine Werbung raushauen oder so. Spitzenleistung. Ja, ja, Spitzenleistung. Den Leuten geht es so gut, stand eben in der Überschrift. Und jetzt haben wir hier die Gründe für die Wirtschaftsflaute. Ja, genau, weil eigentlich haben wir Wirtschaftsflaute. Die Gründe sind unterschiedlich, wie heißt es hier. Zuerst wird genannt Energiepreise, da würde ich mal sozusagen, das ist mit der wichtigste Punkt, wobei wir natürlich jetzt im Sommer da nicht so ein Problem haben. Es werden auch noch ein paar andere Gründe genannt und einige verschiedene Leute auch gefragt, vom DEW unter anderem, die haben dann wieder eine andere Meinung als die anderen und so. Ja, genau, das DEW sieht irgendwie das Ganze am Ende und die Preise für die Privatleute würden jetzt auch sich wieder normalisieren und so, meint er, glaubt das DIW. Alle anderen sehen eigentlich eher... Ist das so ein Fratscher oder wie? Alle anderen sehen eigentlich eher schwieriges, halbes bis ganzes oder sogar anderthalb, zwei Jahre auf uns zukommen. Die EZB würde das machen, was nötig wäre, aber es wird auch nicht groß helfen. Ich glaube, das wird mindestens so schlimm wie nach 2008. Ja, ist noch viel schlimmer. Und dann sind diese ganzen Fragen nach irgendwie Sabbatical und Eismaschine im Foyer und so auch schon wieder passé. Dann würde ich ganz gerne einen Job haben. Sabbatical machen die dann, aber länger als nur ein bisschen Sabbat. Das Ende vom Sabbat. Ja, ich glaube, wie gesagt, diese Eismaschine, da fragen die Leute, glaube ich, nicht nach. Das ist einfach so ein Zeug, was so Firmen den Leuten halt damit zu... Ja, das war ja jetzt auch nur polemisiert. Recession. Ja, dann geht es wiederum ganz gut. Es gab ja doch eine Ja, genau, es gab eine Verschuldungsrunde von der EU. Das alleine war ja schon ein Tabubruch. Und dann noch mit so einer hohen Summe von 750 Milliarden Euro. Und davon haben sie ungefähr die Hälfte, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, für den Corona-Wiederaufbaufonds rausgehauen. Also sind jetzt noch nicht ganz weg, die 350 oder 70 Milliarden, sondern irgendwie 150, meine ich, hätten sie schon rausgehauen, ungefähr verteilt. Und davon vermissen sie ungefähr jetzt die Hälfte. Da wissen sie einfach nicht, was geblieben ist. Das fragt aber auch keiner groß und auch unsere Presse fragt nicht groß. Will das noch nicht wissen, damit fängt der Artikel hier im Prinzip an, dass er sich wundert darüber, dass diese Probleme da nicht aufgegriffen werden bei uns. Ja, ja, in Spanien irgendwie. Und Spanien scheint irgendwie Hauptschuldiger zu sein, bei denen ist das alles irgendwie untergegangen. Ja, wahrscheinlich in Marokko für Haschisch draufgegangen. Keine Ahnung. Ja, ich meine, ich habe bei solchen Dingern ja von vornherein das Gefühl, es ist irgendwie dazu da, um zu bescheißen oder so. 8 Milliarden Aufbaufinanzierung für ein Corona-Impfmittel oder so. Habe ich ja schon damals gedacht, was machen die mit der ganzen Kohle? Ja, irgendjemand hat es ja dann jemand anders einfach, ne? Keine Ahnung. Ja, aufbauen machen die damit. Big, genau, big, ja. Einige sicher werden sich sicher aufgebaut fühlen, die davon profitiert haben, die werden sich bestimmt gut aufgebaut fühlen. Wir sollten vielleicht mal die Trauzeugen-Datenbank durchgehen. Gute Idee, ja. Oder einfach mal bei der Ula in die Schublade gucken. Ja, die arme Ula hat ihr Pony verloren, wisst ihr nicht mehr. Habt doch mal ein bisschen Mitleid. Genau. Ja. No. Unser Röschen. Ja, das war auch groß in sämtlichen Medien, dass sie ihr Pony gestorben ist. Ja, dann durfte man in der Gegend auch die Wölfe dann mehr geschossen. Das hat mit ihrer Frisur zu tun. Ihr Pony, nein. Nein, ihr Pferd. Ja, was jetzt, Pferd oder Pony? Ja, das kleine Pferd. Pony-Pferd. Sie sollte zurücktreten. Aus Respekt gegenüber dem Souverän. Was anderes sage ich zu der Frau nicht mehr. Hat sie aber noch nie gehabt, Respekt gegenüber dem Souverän. Deswegen. Die kann einfach alles. Ziemlich froher Wunsch von ihr. Ursula von der Leyen kann einfach alles. Ja, die konnte Wirtschaftsministerin, Familienministerin. Sie ist die Rey Skywalker des Bundestags und des Cinematic Universe. Sie hat den Kompressor umgangen, Leute. Sie ist. Sie ist richtig in den Zaubertrank gefallen, ja. Ja, das US-Militär unterstützt den Nürnberger Bahnhof. Okay, ich war etwas verwirrt von dieser Meldung und habe mir gedacht, normalerweise müsste man den Nürnberger Bahnhof doch in mehrere Besatzungszonen aufteilen, oder? Aber hier machst du jetzt nur das US-Militär. Aber es gibt tatsächlich noch einen sinnvollen Grund dafür, warum das US-Militär da unterstützt. Und das ist nicht nur so nach dem Motto, dass wir es nicht hinkriegen oder so. Und das Shithole irgendwie angekommen ist und wir jetzt Blauhelme brauchen, um den Nürnberger Bahnhof zu verteidigen. Nee, das. Ich stelle mir vor, wie so Pickup-Trucks mit Maschinengewehren im Kreis um den Nürnberger Bahnhof fahren. Ja. Cool. Und dann gibt's auch, musst du durch den Checkpoint Bravo oder so, um reinzukommen. Ja, nee, also es gab wohl mehrere Vorfälle mit US-Soldaten in dem Nürnberger Bahnhof. Und der Brigadegeneral sowieso hat jetzt gesagt, pass auf, wenn meine Leute hier so viel Scheiße bauen, dann, also nicht mit diesen Worten, aber sinngemäß, dann unterstützt euch die Militärpolizei von meinem Stützpunkt jetzt auch mal, um ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Und da machen jetzt also Landespolizei und Bundespolizei und US-Militärpolizei laufen da jetzt gemeinsam auf dem Nürnberger Bahnhof rum und sorgen für Ordnung. Und der Artikel behauptet also, dass der Nürnberger Bahnhof einer der schlimmsten wäre, weil es da so viele Geschäfte gibt und rund um die Uhr und direkt vor dem Bahnhof irgendwelche Diskotheken und ja, das wäre wohl. Ach ja, und dass es im Winter da warm ist und so, das kommt wohl alles zusammen und sorgt angeblich dafür, dass der Nürnberger Bahnhof ganz besonders unsicher ist in Deutschland. Mhm. Gibt das ja kein Kompetenzgerangel? Bestimmt nicht. Also mit einem Nicht-EU-Staat da drin kann das doch gar nicht sein. Genau. Also. Am besten also noch hier, FBI, ich weiß noch, CIA oder so. Das war ja hier auch mal so eine Stadt mit hoher amerikanischer Präsenz, wo ich wohne. Und da bist du als Deutscher, sobald die MP in einen Club oder so reingekommen ist, bist du als Deutscher am besten so weit gelaufen, wie du konntest. Weil die haben nicht gefackelt. Wenn einer von ihren Leuten Dummheiten gemacht hat, Die haben den vor Anordnungsstelle ihn und seine Kumpels zusammengefaltet. Und da konntest du nur hoffen, dass du nicht im Weg warst. Also, ich weiß nicht, ob die immer noch so robust sind, aber... Das soll erstmal auch so laufen, soweit ich das verstanden habe. Aber darum geht's wohl. Ja, Sir, sofort, Sir. Ja, und apropos Polizei, der ganze braune Dreck. Die Geschichte. Ich habe mich schon gewundert, wo sie bleibt. Aslan, ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine FreundInnen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land. Realität, dieses Wort. Sie benutzen das fortgesetzt, aber sie scheinen nicht ganz zu verstehen, was es bedeutet. Inconceivable. Ja, das Interessante dabei ist, dass diese Dame hier also an einer Hochschule für Polizisten Demokratie und Toleranz den Leuten beibringen soll, den Polizisten. Und die war auch schon mehrfach bei den öffentlichen Medien als Anklägerin für ganz furchtbaren Rassismus überall in der Gesellschaft. Also eine richtige Expertin. Ja, und hier schreibt der Herr Sirau in der Neuen Züricher Zeitung, die Hochschule trennte sich wenig überraschend kurz nach dem Tweet von Aslan. Die junge Frau sei ungeeignet, den angehenden Beamten eine vorurteilsfreie Sicht im Hinblick auf Demokratie, Toleranz und Neutralität zu vermitteln, sagte ein Sprecher zu Focus Online. Und jetzt kommt's, im Normalfall wäre ein solcher Rauswurf eine Selbstverständlichkeit. Man würde kurz den Kopf schütteln und der Hochschule bei der Personalauswahl künftig ein glücklicheres Händchen wünschen. Aber die deutsche Öffentlichkeit, zumal im Netz, ist kein Normalfall. Frau Aslan, die bei Polizeikontrollen sofort an braunen Deck denken muss und bei anderer Gelegenheit ihre Sympathie für Linksextremisten verkündet und autochthone Deutsche als Kartoffeln und Allmanns verspottet hat, wird seit ihrem Rausruf von Wellen der Solidarität überschwemmt. Politikerinnen von Grünen, SPD und Linkspartei sind ebenso in Anführungsstrichen irritiert und in Anführungsstrichen entsetzt, wie etliche Hochschullehrer nicht über Aslans Worte, sondern über deren berufliche Konsequenzen. Die Solidaritätsadressen sind dabei fast immer gleich gestrickt. Hier die wackere Aktivistin, die auf Missstände hinweisen wollte und dabei eben allenfalls unglücklich formuliert habe, dort rechte Hetze und rechter Hass. Tobias. Ja, frauenfeindlich auch, oder? Singenstein. Auf jeden. Ein Professor für Kriminologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, der Beste, schrieb auf Twitter, dass der Rauswurf zeige, wie wenig Verständnis der Mainstream in der Polizei für die Perspektive von Menschen hat, die von Rassismus betroffen sind. Wo soll man da anfangen, fragt sich Herr Sirau. Wer im Zusammenhang mit Menschen mehrdeutig von Dreck spricht, stellt sich selbst ins Abseits, wer sich so äußert, engagiert sich nicht gegen die realen, ernstzunehmenden, aber zahlenmäßig überschaubaren rechtsradikalen Vorfälle in den deutschen Sicherheitsbehörden, sondern reproduziert selbst einen braunen Jargon. Upsi. Dass es vor allem linke Stimmen im Netz sind, die darüber hinwegsehen, würde noch irritieren, wäre es ein neues Phänomen. Hass und Hetze kommen in diesen Kreisen, wenn dann immer nur aus dem anderen politischen Spektrum, man selbst wähnt sich immun und wenn eine Gesinnungsgenossin wie Frau Aslan für eine dummdreiste Äußerung gemaßregelt wird, dann geht man sofort und massiv zum Gegenangriff über. Ach nein. So ist das. In Deutschland. Ja, stimmt, das habe ich gelesen. Da wollte ich dich eigentlich noch fragen, was die Frau Bauer gemacht hat. Mhm. Irgendwas mit Steuerhinterziehung habe ich gelesen. Ist das die Agathe Bauer? Oder? Ja. Das ist die Nicole Bauer. Nicole Bauer. Die hatten wir doch schon öfter hier auch zu Gast. Ja, öfter zu Gast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja bei dem Bundesparteitag von der FDP. Und da lief die Dame auch rum, war relativ in Eile, vielleicht um zu ihrem Kind zurückzukommen, weil die ist ja kürzlich erst Mutter geworden, denke ich mal. Aber ja, ich brauche auch ein bisschen Kohle einfach. Ich habe sie da auf jeden Fall rumsprinten sehen und ich war ganz überrascht, weil mir mehrere Leute gesagt haben, die Frau Bauer wäre so ziemlich die Beste, die es überhaupt gibt. total vernünftig, kann man super mit der reden, keine linkskomische Idiotin oder so. Die haben Bauer, Teuteberg falsch ausgesprochen. Die Bauer wäre die Beste. Das habe ich von mehreren Leuten da gehört. Und ja, es hat mich sehr verwundert. Weil ich habe da natürlich auch unseren Werdegang hier mit ihr angesprochen, der größtenteils daraus bestand, dass sie ja ihre vielen Dinge, auf die sie ja zu Recht stolz sein kann, die sie schon erreicht hat, da aufgezählt hat und dann halt eben nicht dazu gekommen ist, zu sagen, halt, deswegen brauchen wir diesen ganzen Frauenförderungsquatsch nicht, sondern halt nur dazu gekommen ist, zu sagen, ja, und deswegen müssen wir jetzt noch mehr tun und das jenes und volle Pulle. Und ja, und das ist natürlich was ich von einer FDP-Person in diesem Zusammenhang halt überhaupt nicht erwarten würde, zumal sie das auch von ihrem eigenen Werdegang her halt eben gar nicht nötig hätte. Also eigentlich wissen müsste, dass es nicht nötig ist. Und dass, wenn man sowas möchte, dass man das auch machen kann. Aber irgendwie ist sie da halt auf dem falschen Dampfer oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das nur die Leute von ihr alle erwarten in der Fraktion, dass sie solche Reden hält. Also fand ich im Nachgang ein bisschen schade, aber ich hätte mich dann gerne nochmal mit ihr auch unterhalten, aber da war sie da leider schon futsch. Ich kann nur halt sagen, ich war total überrascht, dass mir mehrere Leute halt erzählen wollten, die Frau Bauer, das wäre so mit die Beste. Also neben anderen Leuten, zum Beispiel die Frau Adler, die wir vorhin hatten, die sich über Mareile aufgeregt hat, gleich am Anfang. Von der habe ich auch von mehreren Leuten gehört, die wäre total vernünftig. Und da kann ich auch bisher nichts Gegenteiliges sagen. Was wirft man da jetzt vor, der Frau Bauer? Steuerhinterziehung. Sie soll Steuern hinterzogen haben. Und wobei sie gesagt hat, also wie das jeder ordentliche Steuerhinterzieher sagt, dass sie davon keine Ahnung hatte, dass sie das nicht absichtlich und ja, das ist alles lückenlos und so. Ja. Ja, abwarten, was überhaupt der Vorwurf ist. Ja, auf jeden Fall, jetzt hat der Bundestag die Immunität aufgehoben. Das ist ja dieses Ding, dass jetzt von Hause aus wegen der Gewaltenteilung die Polizei, Justiz nicht ermitteln darf gegen Angehörige des Bundestages und da gibt es dann erst dieses Gesuch, dass das auch. Aber ist das denn schlau, so kurz nach Corona die Immunität aufzuheben? Ja, wenn man das zweimal macht, dann ist es mit den 3 Impfungen wieder aufgehoben. Ja, ja, das passiert jetzt quasi, genau. Das hatte ich hier nochmal reingenommen, größtenteils, um nochmal über Frau Bauer zu reden und dass alle Leute da meinten, die wär so vernünftig und gut. Kann ich bisher ja nicht so richtig bestätigen. Aber wer weiß. Vielleicht rappelt sie sich ja noch. Und diese Woche war auch wieder Sitzung im Bundestag. Also es gab wieder ein paar Sachen. Ganz interessant war hier das mit dem Heizungskram. Also vor allen Dingen so weiter, da gab es auch einen Tichys Einblick-Artikel darüber, also hier war auch wieder der Herr Audretsch, den hatten wir ja auch schon vor 2 Wochen. Nee, spiele ich jetzt nicht ab. Nee, keine Angst. Der hat auch nichts, der hat auch nur das übliche Zeug wieder erzählt, von wegen Kampagne und so. Und ganz interessant war, dass hier der Köhler von der FDP, dass der in so einem Beirat von Agora Energiewende sitzt. Also das ist im Endeffekt so ein Agora-Energiewende-Typ von der FDP. Ja, eben ohne Ende Finger überall drin. Ich habe noch so eine Kachel die Woche immer auf Twitter. Ja, bringe ich vielleicht nächste Woche mal mit. Eigentlich heißt das ja Agora und nicht Agora. Ist mir egal. Ja. Das heißt ja auch Fukushima und nicht Fukushima. Ja. Und ich weiß auch bis heute nicht, warum es der Tsunami heißt, wenn Tsunami jedoch übersetzt Hafenwelle bedeutet und eigentlich doch bei diesen eingedeutschten Sachen immer das eigentliche, also wenn es eine Welle ist, müsste es eigentlich die heißen und nicht der, aber ja, die Welt. Ja, schon, aber im Ausland ist auch der Mond schon mal, die Sonne schon mal männlich oder so. Ne? Ja, aber eigentlich ist doch die Regel, wenn du jetzt das auf Deutsch übersetzen würdest, dass du dann den Artikel nimmst, den die übersetzte Variante hat. Das stimmt natürlich. Und deswegen müsste ja es eigentlich die Tsunami heißen, aber egal. Ja. Gewichtszunahme. Der Herr Köhler, den ich auch schon mal getroffen habe, und da hat er einen Vortrag gehalten über Atom. Strom. Und das schon Weilchen her, schon ein paar Jahre, das war noch vor Corona. Und da hat er also gemeint, nee, das könnte man alles nicht mehr machen, das wäre quasi Geschichte und das kann eh keiner versichern und so die üblichen ja, Geschichten und so. Wo ich damals dachte, naja, wenn der sich damit beschäftigt hat, dann wird das ja wohl irgendwie stimmen, aber ja, wenn das so ein Agora-Typ ist, dann hängt er ja wahrscheinlich auch irgendwo mit den Erneuerbaren, den sogenannten, zusammen. Und ist dann vielleicht auch so eher in eigener Sache unterwegs, aber kann ich Man nicht. wird auch viel erzählen und muss nur die richtigen Teile weglassen, um das alles glaubwürdig zu machen oder so. Kann ich jedenfalls nicht 100% sagen, aber wäre auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, kommt mir jetzt halt im Nachgang dann doch ein bisschen schleierhaft vor. Und das war im Endeffekt so das Interessanteste daran, weil der natürlich auch nur so gemeint hat, ja, wir machen jetzt dann ein Gesetz und das ändern wir jetzt nochmal und dann machen wir jetzt gut, das wird ein gutes Gesetz, finde ich am schönsten, wenn die guten Gesetze gemacht werden. Na, ne? Gut, hatten wir schon lange nicht mehr gutes irgendwas Gesetz. Aber echt, Und ey, Gott sei Dank so. Dankeschön. jetzt wird das hier wieder ein gutes Gesetz. Dann hat in dem Tichys Einblick-Artikel haben sich noch darüber aufgeregt, über diesen Herrn Mirsch, Matthias Mirsch, das ist hier von der SPD einer aus der Region Hannover, also der ist mir auch schon mal begegnet. Und da haben sie bei Tichys Einblick geschrieben, man würde halt merken, dass der nicht so richtig bekannt ist, weil er halt nicht so gut reden kann und das kann er auch nicht. Also das ist halt so ein SPD-Hinterbänkler da irgendwie, Herr Mirsch, aber natürlich dadurch, dass er hier, ja, dass hier immer noch eine relative SPD-Hochburg ist, hat er auch sein Direktmandat. Also es gibt Leute, die diesen Herrn, der im Endeffekt nichts weiter tut, außer irgendwie da in dieser Rede halt wieder zu behaupten, die anderen wären gemein oder so und würden es nicht verstehen oder irgendwas. Und ach ja, irgendwas mit Rechtspopulismus und gucken Sie mal, wer das irgendwie auch so sieht oder so, die übliche Scheiße. Zumindest ist der Mann nicht in der Lage. Ja, das reicht. Ja, und ansonsten war es im Endeffekt eine Aktuelle Stunde von der CDU, um irgendwie zu sagen, ja, was ist denn jetzt mit eurem Gesetz? Ihr wolltet das doch machen und jetzt doch nicht oder wie? Oder wird alles verschoben? Liebe FDP, warum sagt ihr denn jetzt nicht nein? Und so weiter. Darum ging es halt in dieser Aktuellen Stunde. Deswegen ist ja auch der erste Redner ja auch Herr Spahn. Der redet jetzt irgendwie häufiger zu diesen Sachen. Kommt mir fast so ein bisschen so vor, als wäre der hier der neue Fraktionsvorsitzende oder so. Ja. Super, die neue CDU mit lauter alten Karteileichen. Und mir ist aufgefallen, dass die Petra Pau ihre Stimme fast zurück hat. Kriegt es zwar noch ein bisschen, aber Echt? hört sich dann fast wieder an wie normal. Jo, Okay, das nach 25 Jahren oder hat so, sie mit kriegt dem sie Rauchen plötzlich ihre Stimme aufgehört zurück. oder wie? Keine Ahnung. Ich fand es nur, ja, doch auffällig. Ja, das ist wohl wahr, weil eigentlich, da muss ich mal dran denken, wenn sie diese AfD-Leute mal nicht wählen. Ich meine, aber die scheiß Pau, die könnt ihr wählen oder was? Kriegt da noch nicht mal die Ja. Sätze richtig raus. Ist ja Folter für die arme Frau. Ja, ist so. Ja, sicher. Das Tollste finde ich immer, wenn sie Beatrix von Storch ankündigen muss. Das klingt aber so. Der nächste Redner ist die Abgeordnete Beatrix von Storch. Irgendwie so. Ja. Die ARD-Abgeordnete, was hat sie gesagt? Ja, da hatten sie hier noch irgendwie russische Wagner-Gruppe. Das habe ich mir aber nicht angehört, was da los war mit der russischen Wagner-Gruppe. Wahrscheinlich geht's um Opernhäuser. Wahrscheinlich. Ja, kannst du nicht alles lesen, ne? Aussprache zur Zukunft der Anmerkungen. Deutschen Bahn habe ich mir auch nicht angeschaut. Auch die Die Debatte Deutsche zu. Bahn hat keine Zukunft. Die kommt zu spät, die Zukunft der Deutschen Bahn. Auch die Das Debatte. auf jeden Fall. Wir Ja, bitten 2000. Sie, alle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Ja, ich paar ein Pünktlichkeitsversprechen für 2070. Das ist aber lange hin. Wirklich. Wegen einer Stellwerkstörung. Die Debatte über Regelungen zu EU-Beihilfen im Weinsektor habe ich mir tatsächlich auch nicht angeguckt. Wird euch überraschen. Oh. Normalerweise bin ich ja ein Connoisseur, was die EU-Beihilfen im Weinsektor angeht. Aber in diesem Fall habe ich mir gedacht, nee, diesmal nicht. Aber könnt ihr mal gucken, wer hier so spricht. Es müssen ja lauter Gesichter sein, die wir nie sehen. Ja, wohl, ich glaube, Herrn Jung habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Aber ansonsten, ja, Richtig, ohne bin ehrlich. Spaß, ne? Die Leute kennt man gar nicht. Das sind die Ja. Weinexperten hier in den Muss auch Fraktionen. gehen. Die ehemaligen Weinköniginnen sind es. Ja, genau, vor allem der Harald Ebner. Ja. Verdammt. Die Initiative zu Genfer. Ich gucke hier mit einem Auge Eishockey, das ist so spannend. Interessant. Gesetzentwurf zum Ausbau von Balkonkraftwerken. Ja, und die Klimaschutzpolitik. Ja, das ist alles ganz schön kompliziert mit diesen kleinen Kraftwerken zu Hause, wenn ich das richtig verstanden habe. Muss man den richtigen Regler nehmen. Ja, ich will ein kleines Atomkraftwerk bei mir zu Hause haben. Wechselrichter oder so. Gib mir ein Atomkraftwerk. Die Anträge zur Versorgung von Patienten mit Long- und Post-Covid habe ich mir auch nicht angeguckt, aber ich glaube, da gab es wieder schöne Anschuldigungen, dass man gegenseitig bescheuert ist. Covid kann man jetzt auch per Post kriegen. Den Leuten Quatsch erzählen würde und so. Das war bestimmt wieder schöner Kindergarten, habe ich mir aber nicht angeguckt. Dieser Kanadier ist geflogen. Antrag zur Stärkung der Fusionsforschung, das habe ich mir aber angeguckt, war stinklangweilig. Es war eigentlich nur so ein Hin und Her zwischen, ja, das ist ja alles schon so gut wie der Durchbruch ist da und bald haben wir das und andere Leute, die halt eben sagen, was stimmt, der Durchbruch ist noch lange nicht da und wir haben überhaupt nichts. Sanderfurt sagt ja auch, das ist Waffenforschung, ne? Ja, genau, hatten wir auch schon darüber gesprochen. Ja. Also in vielen Fällen auf jeden Fall, was wir da zuletzt irgendwie gemacht hatten. Ja, und dann haben sie ja scheinbar wieder wen aufgestellt hier von der AfD. Diesmal einen Herrn Edgar Naujok. Sitzt du da immer noch zu lange? Ist das AfD, ja, AfD auch? Als Vizepräsidenten, ja, stellen wir wieder einen auf, der nicht gewählt wird. Das ist doch auch eine Farce, ne? Was? Ja, wenn sie die Linken da reinlassen, dann finde ich das schon verkehrt, ja. Wenn sie die auch nicht reinlassen würden, würde ich es verstehen. Ja. Ausgleichende Ungerechtigkeit, aber auch nicht schön, finde ich. Naja. Ich weiß sowieso nicht, warum wir so viele stellvertretende Bundestagsvorsitzende brauchen. Also was sind das, 5 Stück oder so? Falls meiner krank ist. Er ist dann nur immer für die Sitzungsleitung, oder nicht? Ja. Ja, muss dann immer einer da sein. Ne? Ja, aber du brauchst ja keine 5 Leute da. Nein, nein! Sie haben den Gegentreffer kassiert. Verdammt. Ach, scheiße, jo. Oh. Also kurz vor Schluss. Naja, haben noch fast ein ganzes Drittel zu spielen. Vize, das war das mit Helge. Ich glaube, das war das mit Helge. Ja, das war. Also Helge war auch wieder da. Also geht es um Migranten. Um die Gesetzentwurf zur Verlängerung des Aus. Da konnte er ja, zu dem Thema konnte er ja alle seine großen Hits spielen. Das Ausreisegewahrsams, genau, ja. Das ist ja alles rassistisch und so, natürlich. Ich glaube, der Turm war das, der dann irgendwie gemeint, das wäre nicht ernst zu nehmen, was der Helge von sich gibt. Und das ja, stimmt aber auch. Soll man sagen. So ist es halt. Kommt er denn auf sowas, ne? Der würde es ja nicht sagen, wenn es nicht stimmen würde. So ist er ja nicht. Ja, das war so die vergangene Woche im Bundestag. Und wieder mal von Brücken und Bundesfernstraßen abgelehnt. Müssen wir euch sanieren, alles prima. Hauptsache es, wir zahlen. Wofür entscheiden die? Ja. Immer mehr für das Produkte und Dienstleistungen. Waren die Weltraumaffen. An open mind is like a fortress with its gates unbarred. Könnte ja jeder reinkommen. Das ist ja wie in Holland. Ah ne, da kann man nur reingucken. Ne? Das fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Ach, war das. Das wäre fast das 4:2 gewesen. Ja, wünscht der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft Glück. Die sind übrigens in Schwarz-Rot-Gold angetreten. Haben sich keinerlei Fahnen angeheftet. Nationalismus. Haben sich überhaupt nicht in irgendeiner Form. Das war schon lange her, dass sie im Finale standen, meine ich. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt ob die überhaupt schon mal im Finale standen. Stimmt, Psycho Dad, ich habe Ant Unguarded vergessen. Ach, verdammt. Nie mache ich was richtig. Geht man wieder in den Wald, ne? Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was hier schadet. Ist Knicklicht, Miete pro Kopf, geht auf thatsafespace.net und abonniert Mammon Magazin auf YouTube. Ja. Und ansonsten habt Spaß morgen an eurem freien Tag. Ach ja, was machen wir? Wunderbar. Tschüss. Viel Spaß, Preis und die anderen. Im genau, schöne Grüße. Ja, Grüße an alle, die mit dem Preis rumhängen, statt mit uns. Tschüss. Kulturmarxismus. Psst, Stern.